Du kannst einen Spaziergang machen und versuchen zu verstehen. Nichts kann dich verletzen, wenn du es nicht willst. Es gibt keine Antworten. Viele Gründe, stark zu bleiben. Du kannst einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang machen. Du kannst einen Spaziergang machen und versuchen zu verstehen. Sonntagabend. 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. In der Tat. Hallo, guten Abend. Auf die nette Art. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch zum Welttag der Stimme. Ja, wo wären wir ohne unsere Stimme? Ja, könnt ihr euch vorstellen, wie wir miteinander kommunizieren würden? Wer hat per Gesten, per Klatschen, per Klacken? Ja, so Klicklaute, das wäre nicht schlecht, ne? Aber ja, gut, ich meine, natürlich gibt es Leute, die keine Stimme haben, die machen das mit Zeichensprache. Aber stellt euch mal eine Zivilisation vor, die ohne Stimme geboren, also aufgekommen wäre, wenn es gar keine Stimme gäbe. Deswegen ist es ein guter Tag, heute zu feiern. Und natürlich würdet ihr uns natürlich nicht hören. Hier 4 Stunden Stille jeden Sonntagabend ab 18 Uhr. Ne? Ja, wunderbar. Ist ja Stille, kann ja auch mal für die Meditation und das nach innen gehen und... Das stimmt, dafür ist Stille natürlich gut. Macht uns auch weniger Arbeit. Vielleicht sollten wir da mal überlegen, ob wir das in Zukunft so machen. Ja, und der Chat ist schon am Durchdrehen. Er liebt den Geruch von Braunkohle am Morgen und der Strom fühlt sich so sauber an. Und ja, wie fühlt ihr euch? Seid ihr schon deutlich erleichtert, weil keine nukleare Bedrohung mehr auf euch zielt? Genau. No. Ich habe mir zu dem Anlass nochmal das Video von Kraftwerk angeguckt zu Radioactivity. Und das war jetzt ein Live-Auftritt von 2012 oder 2013. Fukushima. Ja, genau, da waren sie dann Harry Stop Radioactivity statt Radioactivity einfach nur. Und Sellafield und Hiroshima. Und, ja, genau. Hiroshima. Das ist ja. Ja, man kann das alles so miteinander verquicken, wenn man billige Propaganda machen will. Aber ja, Zeitgeist. Ja, habe ich billige gesagt. Propaganda wollen wir immer und überall machen. Also nicht wir hier bei den Affen, aber die... Wir machen teure Propaganda. Ja, genau. Ultra teuer. Nicht unter 1 Million pro Teilnehmer. Ja, wenn einer von euch jemanden kennt, der uns sponsern will, 1 Million pro Nase, also auch für OPEX. Und Abel und die Leute, die nicht so oft kommen, die müssen auch was kriegen. Also, wenn da jemand ein paar Millionen locker hat, singen wir ab dann gerne Destiny. Ja, genau. Ja, FDP, wie wäre es? Hier mal investieren. Ich glaube, ja, aber... den heutigen Tag wahrscheinlich nicht mehr. Nee, das wird schwierig. Spätestens. Machen wir nachher über das neue NetzDG-Metastasengesetz irgendwie sprechen, dann wird es... unangenehm. Aber bleiben wir erstmal bei der Kultur, nicht? Die Kultur. Wir haben eine Comic Book Review aus Amerika. Die sagen, die 10 am schlechtesten geschriebenen Videogame Stories. Ja, wir können uns das einfach mal anschauen. Wir scrollen einfach mal hier durch diesen wunderbaren Artikel und kommen zuerst zu einem Werk von Nintendo, Metroid The Other M. Hier wird bemängelt, dass der weibliche Charakter so schwach und unsicher wird. Das wäre bisher in der Reihe nicht gewesen. Na, das könnte noch eine vernünftige Kritik gewesen sein. Aber dann kommen wir zu einem meiner persönlichen Highlights in meiner Spielekarriere. Ja, ich bin so einfach zu begeistern. Auf Nummer 9 steht nämlich dann Bioshock Infinite. Und warum das hier eine der am schlechtesten geschriebenen Videogame Stories ist folgendermaßen: Es geht hier um den Konflikt mit der Revolutionärin Daisy Fitzroy, die halt versucht, in Columbia praktisch ja die Herrschaft des Kapitals zu brechen mit so einer Revolution, einem Aufstand der Arbeiter. Und die wird halt nicht als ganz rein dargestellt, sondern sie in einem Spiegel der bolschewistischen Revolution in Russland schreckt sie halt auch nicht davor zurück, nur den obersten Kapitalisten zu ermorden, sondern will auch dann gleich noch seinen Sohn umbringen. So im Anklang an die Romanows. Also sie ist nicht ganz weiß, einfach auch. Sie ist ein schwarzer Charakter, deswegen ist das jetzt ein blödes Wortspiel. Aber sie ist halt grau und das geht natürlich nicht. Ja, eine Revolutionärin, noch dazu eine schwarze Frau, hat halt nur einfach gut zu sein. Ja, dann kommt als nächstes die nächsten zwei, drei sind eher, also bis zur Nummer, what? Wo sind wir? Bis zur Nummer drei runter. Also alles, was jetzt kommt, das sind durchaus dann Sachen, die mal auf Story und Plot eingehen und sagen, hier, das war da schlecht gemacht oder der Charakter ist bei den Fans total unbeliebt oder ja, oder was auch immer. Oder hier bei diesem 12-Minute-Indie-Game da zum Beispiel, obwohl da Daisy Ridley mitspielt und es um Missbrauch und Inzest geht, ist das aber auch wieder nicht richtig, weil das ist zu sensationsheischend. Also wir wollen ernste Themen, aber wir wollen sie so, wie wir das wollen und nicht, wie sich das der Künstler denkt. Und dann kommt das, weswegen ich eigentlich gesagt habe, hier, das muss ich eigentlich mitnehmen. Duke Nukem Forever, ja, also eine der schlecht geschriebensten Handlungen der Spielegeschichte. Nun, das Spiel ist nicht Ha. besonders gut, aber ja. Ist sehr gut. Es ist sehr gut, dieses Spiel. Sehr gut. Forever finde ich nicht so gut. Also, wir haben 14 Jahre darauf gewartet und dann war es, finde ich, ein Ah ja, bisschen okay, Forever. underwhelming. Ich hatte Aber gerade 3D im Hinterkopf, ja, jetzt Duke habe ich. Nukem 3D ist ein Klassiker, Ja, den ja. wir nicht missen wollen. Ja, und dann geht es hier natürlich darum, ja, Videospiele sind Jungszeug und unreif und viele Spiele haben sich ja schon gegen diesen Trend gestellt, aber Duke Nukem, der badet geradezu in diesem Trope, ja. Und er ist macho, er ist hohl, er ist irgendwie anstrengend. Ja. Und dann kommt dieser wunderbare Satz: Duke Nukem Forever could have been an effective satire of toxic masculinity and action movie heroes. Also, das hätte eine gute Satire auf diese ganzen Klischees sein können und auf toxic masculinity. Das ist doch genau das, was ihr wollt, wenn ihr euch einen hirnlosen Shooter-Charakter aus den 90ern irgendwie für ein neues Spiel reinzieht. Dann ist das Erste, was ihr fragt, ist das denn auch eine Satire auf toxische Männlichkeit? Ja, Culture Critics these days. Dann kommt noch Sonic the Hedgehog von 2006. Das ist dieses Merkwürdige, wo er irgendwie ein Verhältnis zu einer Menschenfrau hat oder so. Und dann kommt am Ende, kommt halt Right to Hell, Retribution. Das ist so the lowest hanging fruit, nach der man greifen kann. Das ist insgesamt ein beschissenes Spiel. Aber ja, hier wird dann nochmal gesagt, ja, das ist ganz schrecklich misogyn. Und alle weiblichen Charaktere sind ganz schrecklich. Und ja, und viele Kritiker sagen, das ist ein Standard-Example for poor writing in games. Also das eine darf eine Satire der toxischen Männlichkeit sein, wenn sie es anstrengen, aber das andere ist unrettbar verloren, weil da werden halt Frauen satirisch beleuchtet und das halt auf eine andere Art, als der Autor des Artikels es möchte. Ist alles so anstrengend geworden. Und wenn das irgendwie in Bücher gedruckt wird, was diese Leute reden, und das wird an unsere Kinder weitergegeben und die lernen sowas in der Uni, wenn es dann noch Unis gibt, an denen man Kulturwissenschaft studieren kann, dann. Genasterdies lernen das bestimmt auch. Die Genasterdies machen das auch, das Thema. Kann ich mir gut vorstellen. Fun. Ist Neurologic just a neurologic trick? Nee, wie war das? Ja, Ich habe genau. das Originalzitat vergessen, so lange ist es schon her. Ja, es ist ein neurologischer Trick, ja, genau. Spaß ist nur ein neurologischer Trick. Der hat bei Videogames eigentlich gar nichts Und ein verloren. Stahlbart und so. Ja, ich hätte gern Bier. Ja, genau. Hier haben wir Was? Ach so, ja, Bud die Light. Marketingchefin Oh. von Bud Light, amerikanische Biermarke. Und die haben jetzt diesen Dylan Mulvaney, irgendwie so ein Schauspieler, der jetzt größtenteils dadurch bekannt ist, dass er halt eine Frau spielt auf TikTok. Den haben sie sich auf die Bierdosen geprintet. Und hier haben wir die Marketingchefin, die quasi erklärt, wie sie auf diese wunderbare Idee gekommen ist. Und das, da wollen wir jetzt mal reinhören. I'm a businesswoman. I had a really clear job to do when I took over Bud Light. And it was, this brand is in decline. It's been in decline for a really long time. And if we do not attract young drinkers to come and drink this brand, there will be no future for Bud Light. So I had this super clear mandate. It's like we need to evolve and elevate this incredibly iconic brand. And my what I brought to that was a belief in okay, what does evolve and elevate mean? It means inclusivity. It means shifting the tone. It means having a campaign that's truly It means Spiele müssen erwachsen werden. It means Spiele are nicht nur für Bud Light Trinker. It means wir haben eine ganz tolle neue Audience da draußen, die wir nur erschließen müssen, indem wir alle vergraulen, die unser Produkt bisher gekauft haben. Es wird super, ich verspreche es euch. Es ist sehr toll, dass sie sagt, es war in Decline, also als ob die auf dem absteigenden Ast ist. Man muss dazu sagen, Bud Light ist das meistgetrunkene Bier in Amerika mit Abstand und die Zahlen wachsen seit Jahren. Es gab nie einen Rückgang der Zahlen. Und was sie außer jetzt nach dieser Werbekampagne. So ein bisschen. Da gibt es einen kleinen Backlash, ja. Aber ja, die hat gesagt, ja, wir müssen junge Zielgruppe machen. Diese junge Zielgruppe kann man aber auch anders erreichen, oder? Also man nimmt einfach etwas richtig Erfolgreiches und macht es kaputt oder versucht es kaputt zu machen. Wie so oft. Ja, das ist mehr so das Ergebnis. Das wollte sie ja, glaube ich, gar nicht unbedingt, dass das dann kaputt geht, aber das ist eben das übliche Ergebnis. Ne? Nur wie gesagt, also junge Leute kannst du anders erreichen, glaube ich, als mit Wokeness. Sieht man ja auch, dass das irgendwie auch nicht klappt. Ne? Ja, das ist wieder so richtig so. Dein Job ist, du bist Marketing-Tante und was man halt heutzutage irgendwie labert. Ne? Du musst halt irgendwas ausarbeiten, um den Leuten was vorzustellen, sozusagen. Kannst ja nicht sagen, irgendwie, nee, ist alles in Ordnung, so, das läuft schon. Die Leute mögen unser Bier, weil das, was willst du dann da auf dem Posten? Ne? Die Frau hätte doch nur mal einen Tag auf Twitter sein müssen. Dann hätte sie die ganzen May-Mays schon gesehen, irgendwie, die sich um das Thema drehen, so hier. Will this help us to sell more burgers? Burgers? Oder hat noch jemand eine Idee, wie wir den Brand-Dings, wo der Typ am Ende aus dem Fenster fliegt, der den vernünftigen Vorschlag macht? All diese Sachen hätte sie sich schon in den letzten 10 Jahren mal angucken können und drüber nachdenken, ob das halt eine schlaue Idee ist. Ja, aber die lernen diesen Kram ja wirklich. Ja, die lernen das ja, das mit Diversität, da kannst du alles besser machen und das ist jetzt auch Diversität. So ein Typen, wo ja auch die ganzen normalen Trans-Leute, sage ich jetzt mal, da, die hassen den ja noch mehr als alle anderen eigentlich, weil dieser Typ ist ja so eine Karikatur und so nervtötend. Also ich habe bisher nur Bilder gesehen, glücklicherweise. Ja, ich sehe diese Videos alle naselang irgendwo, weil sie irgendwer teilt. Ich habe da noch nie nachgesucht, aber ich habe das Gefühl, schon fast alles gesehen zu haben, ist der Typ an Spinnereien irgendwie verzapft. Mir wird das pausenlos in die Timeline gespült. Ich muss an den guten alten Vaas denken aus Far Cry 3, der da sagt, irgendwie habe ich dir schon mal erzählt, was meine Definition von Wahnsinn ist, wenn man den gleichen Scheiß immer wieder versucht irgendwie. Obwohl es nicht funktioniert. Ja, das ist einfach diese Affektiertheit von diesem Typen, die so nervt. Das ist nicht die Tatsache, dass er irgendwie meint, er wäre trans oder so, sondern diese generelle Persönlichkeit, die da irgendwie dargeboten wird. Und das wirkt halt ja wie eine Parodie, so als würde er sich lustig machen. Und ja, so jemanden dann da als Spokesperson zu nehmen und irgendwie noch zu meinen, man hätte damit jetzt irgendwie der Diversität Genüge getan. Und ja, weiß ich nicht, ob die auch wieder das Outrage-Marketing da mit reingenommen haben, dass sie sich gedacht haben, so, ja, wenn die Leute das ärgert, dann können wir uns erst recht hier auf die Schulter klopfen, wie toll wir doch sind, dass wir irgendwie gegen die Bösen einen Sieg errungen haben, indem wir hier diese Person jetzt irgendwie zu unserem Spokesperson gemacht haben. Also, ich hätte gern so eine Säulengrafik, wie viel von dem Zeug in welchem Staat in Amerika getrunken wird. Und dann gucken wir mal, wie viel insgesamt zusammenkommen an Eimern Bud Light, wenn wir LA, Portland, Austin und New York gucken und was halt der Rest des Landes trinkt. Und dann ist halt die Frage, mache ich Werbung für meine Zielgruppe? Oder mache ich Werbung für meine In-Group, für meine... Das ist eine Frage. Also ich glaube, erhältlich ist das Zeug schon überall. Ne? Das jetzt ja, so, ja, aber ich denke, dass halt der Anteil der flachen Staaten, in denen das... Also von der Menge her einfach. Ja? Die Menge, die in den Flachlandstaaten von dem Zeug konsumiert wird, ist, denke ich mal, höher als das, was halt in den hippen Großstädten getrunken wird. Weil die trinken alle Craft Beer oder Daiquiris oder so ein Scheiß. Die trinken doch kein Bud Light. Das trinkt der Trucker, wenn er irgendwie seinen Truck abstellt. Da trinken die meisten Bud Light. Es trinken in Amerika generell überall die meisten Bud Light, egal wo. Ja gut, aber rein von der Menge, wie viel... Bud Light trinken trotzdem die meisten, immer überall. Die Frage, die mich interessiert, ist halt, wie viel Liter sozusagen kriegt Flachland Amerika und wie viel Liter kriegen die progressiven Zentren? Und ist das eine gute Idee? Ja, da würden wir ja dann wahrscheinlich wieder denken, die können wir ja noch für uns gewinnen mit sowas. Und das ist ja wahrscheinlich sogar die Denke, die sie hier machen. Und ich fand auch diese, was sie gerade gesagt hat, die Formulierung mit, wir müssen die Young Drinkers ansprechen. Also, wunderbar. Ja, wir müssen unser Gift an die Jugend bringen. Und wie bringen wir unser Gift am besten an die Jugend? Ich weiß, Dylan Mulvaney, der wird es den verkaufen. Ja, aber guck mal, du könntest dir ja einfach mal eine erfolgreiche Kampagne angucken, die das gemacht hat. Ja, zum Beispiel Jägermeister. War zu meiner Zeit, als ich jung war, ein Getränk, das die Großväter nach dem Essen getrunken haben. Inzwischen ist es eine Partydroge. Überall auf der Welt. Wie haben die das gemacht? Haben die sich irgendjemanden da geholt von TikTok und den Leuten ins Gesicht gedrückt und gesagt, hey, hier ist noch unsere Holy Message dazu? Oder haben die einfach versucht, ihre Marke so weit irgendwie zu verändern, dass sie halt auch junge Leute anspricht und haben ihre Werbung so gestaltet und all den Kram? Ich meine, es gibt doch positive Beispiele für Marken, die es geschafft haben, aus dieser Ecke, das trinkt mein Vater, das will ich nicht, rauszukommen. Aber nein, die weiß überhaupt nicht, was sie da macht. Ich hätte den Absatz besser ankurbeln können als sie. Ohne, dass ich ein Studium in Marktwirtschaft habe, hier in Volkswirtschaft oder irgendeinen Scheiß da habe. Und ohne, dass ich irgendwas mit Werbung verstehe. Ich hätte mir eine Doku über die Jägermeister-Kampagne angeguckt und hätte gesagt, so, das Folgende machen wir hier. Jedes Kind hätte die outperformed. Aber das sind halt diese Leute, die du halt von der Uni kriegst. Die haben einen Titel, die haben all das, aber die haben halt nur in der Zeit nur Crenshaw und Butler gelesen, wo sie eigentlich hätten studieren sollen, wie man Zielgruppen einfängt. Genau, die hatten einen ganz anderen Fokus. Das hat sie, ich weiß nicht, ob das in dem Snippet drin ist, aber ich habe mir die längere Version auch angeguckt. Das hat sie auch gesagt. Sie hat das so begründet. Sie ist in der Bierindustrie und die Bierindustrie ist eine Weißindustrie. Hat sie gesagt, als Chef von der Marketing hat sie über ihre eigene Firma gesagt, hat gesagt, meine Firma ist eine Weißindustrie. Eine Weißindustrie ist Drogen, Alkohol, Prostitution, sowas, Glücksspiel, ja. Und sie sagt, das muss moralisch ausgeglichen werden und deswegen tun die den Fokus auf diese Kampagne legen. Deswegen, sie legt den Fokus nicht auf, wie verkaufe ich am meisten Bier, sondern sie sagt, wir müssen halt im Geiste der ausgleichenden Gerechtigkeit unseren Makel, dass wir halt in dieser Branche unterwegs sind und Leute süchtig machen, sowas ausgleichen, indem wir da besonders Virtual Signaling betreiben. Das ist auch eine Theorie. Ich bin jetzt auch in meiner Marketing-Schule wahrscheinlich, ne? So ein Quatsch. Also, aber wo die das wohl aufgeschnappt hat? Weiß nicht, ja. Man könnte es ja auch anders sehen, ne? Mit so einem Teuflisch-Image kann man ja auch spielen oder so. Da muss man nicht unbedingt was gegensetzen. Finde ich nicht. Aber gut. Sie weiß das ja besser. Also ich hatte ganz warum stellt man so jemanden ein, frage ich mich halt. Warum hat Anheuser-Busch sie eingestellt? Wahrscheinlich, weil sie den ESG-Kriterien irgendwie entsprechen wollten. Ja, genau. Da beißt sich die Katze dann halt wieder in den Schwanz. Wir schreiben den Firmen vor, sich selber zugrunde zu richten. Gute Idee. Brighter and different and appeals to women and to men. Mm-hmm. And representation is it sort of the heart of evolution. You've got to see people who reflect you in the work. And we had this hangover. I mean, Bud Light had been kind of a brand of fratty, kind of out of touch humor. And it was really important that we had another approach. Also die alten Marketingkampagnen waren schlecht, weil die haben ganz viel verkauft. Das war Freddy Humor. Ja, out of touch auch noch, ne? Also das war out of touch Humor, also Humor, der quasi unsensibel war für das, was gerade irgendwie passiert. Aber diese Scheiße, die gemacht hat, die war jetzt sensibel dafür, oder wie, was los ist. Die war voll in touch. Ja, die war total in touch, ja. Wahrscheinlich. Da hat man genau den Zeitgeist erfasst. Ja. Da weiß man genau, was Sache ist. So ja, ist ja generell dieses Ding, ne? Wenn du halt diese irgendwelche Twitter-Bunthaarigen fragst oder so. die von früh bis spät in diesem Outrage-Scheiß irgendwie drin sind, dann hast du halt immer ein anderes Bild als irgendwie in der Gesellschaft bei den Leuten, die tagsüber keine Diskussionen führen können, sondern arbeiten sind, ne? Und da sind die Leute dann manchmal überrascht, auch wie Wahlen ausgehen und solche Dinge. Weil das ist halt nicht die Wirklichkeit, wo diese Leute leben, wenn die da von früh bis spät sich mit ihren Uni-Freunden und irgendwelche Politiker und Mitarbeiter von Politikern mit den anderen Fraktionen da irgendwie unterhalten, was die irgendwie wichtig finden. Das fällt mir auch oft auf. Und da ist halt diese ganzen Ansichten dann da irgendwie sich da verstärken, echokammermäßig. Und alle anderen kratzen sich nur am Kopf vor dieser ganze Kram irgendwie, wie die darauf kommen, dass das irgendwie die Leute haben wollen, dass es irgendwie ihre Interessen vertritt und dass es irgendwie dafür sorgt, dass die Leute sich denken, ja, prima, das war jetzt gut und richtig, dass ich die gewählt habe oder so, oder dass ich da dafür bin oder so. Ich habe Also. mich jetzt auch gefragt, wie das mit dem, wie soll man sagen, mit dem Ausgleichen funktioniert, bei so einem Typen, der irgendwie allen eigentlich auf den Keks geht. Das ist auch ein Ausgleich. Was tue ich denn da Gutes, dass ich mir dann anhöre, das ist jetzt so viel Schmerz, dass ich dann einen Ausgleich geschaffen habe gegen meinen Alkoholkonsum. Das ist eine ganz komische Theorie. Clay, Clay Trace, Clay. Ton mit vorne. Ja, und weiter geht's mit dem Spaß. Eckpunkte des Bundesministeriums der Justiz zum Gesetz gegen die digitale Gewalt. Ja, Hass und Hetze im Netze gibt's nicht nur, jetzt gibt's digitale Gewalt. Und Hass und Hetze im Netz ist digitale Gewalt. Aber Zumindest. Urheberrechtsverletzungen sind auch digitale Gewalt gegen Unternehmen. Weil Unternehmen sind ja auch People. Habt ihr das Interview gesehen mit Elon Musk von der BBC? Wie er ihn Den einen gefragt hat. Und Ausschnitt, wo er ihn fragt nach einem ja. Beispiel, ja. Ja, genau. Mit den Hassbeispielen. Und er wusste gar Da ist nichts. so viel Hate Speech in meinem für dich Feed. Und Hier. deswegen, ja, nenn noch mal ein Beispiel. Ja, ich gucke da ja gar nicht mehr rein, weil das ist ja so schlimm. Ja, aber nenn mal ein Beispiel. Ja, Ja. nächste Mal. Ja, er hatte halt keins. Das ist schon ziemlich peinlich. Und ja, einfach reden. Aber wenn das online passiert wäre, vielleicht wäre das auch digitale Gewalt gewesen, wer weiß. Dann wäre Elon Musks Account vielleicht gesperrt gewesen. Ja, ich weiß es nicht. Wegen Verletzung der persönlichen Ehre, weil der Journalist gesagt hat, ich fühle mich in seinem Ethos verletzt, weil er keine Quellen liefern konnte. Aber ich rede jetzt gerade schwurblerischen Blödsinn. Hier geht es ja im Endeffekt um etwas, was halt neben verschiedenen anderen lustigen Sachen von der Ampelregierung halt umgesetzt wird, weil es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist. Und digitale Gewalt kennen wir. Ich meine, es ist im Endeffekt nur eine Weiterentwicklung der gesamten Sachen, die wir jetzt schon seit Jahren begleiten. Das Netzdurchsetzungsgesetz war ja ein riesiger Schritt in die Richtung. Und ja, das Justiz, also das Gesetz gegen digitale Gewalt, weitet das im Endeffekt alles nur noch weiter auf. Das ist ja einfach der Entwurf, der gerade steht. Ja, ich meine, dass Richter befugt werden sollen, Accounts zu sperren bzw. anzuordnen, dass Accounts gesperrt werden, ist natürlich eine der größten Rechtseinschränkungen, die hier neu ist. Aber der ganze Geist und der ganze Charakter, in dem das Ganze ist, ist natürlich weiterhin autoritär. Ne? Ja, Autoritär, absolut. richtig schön. Aber es ist natürlich nur so, dass sie dann, dass sie wie soll man sagen, Befugnisse erweitern und die Regeln verschärfen, aber eigentlich verschärfen sie eben nicht die Regeln, was die Sprache angeht. Ne? Und insofern wird sich da auch vermutlich nicht so viel ändern. Nee, das ist ein Wo kein Hass ist, trojanisches, ist kein Hass. Ne? das ist ein trojanisches Pferd, Mammon. Hier Ja. werden ja nicht nur, es wird ja hier, das wird über den Dings aufgezäumt, aber da drin sind ja Sachen wie einfachere Weitergabe von persönlichen Informationen, Ja, deine Ausweitung, IPs, ne? Deine ja, IPs werden Ausweitung. gespeichert und VPN, hier, nur so nebenbei, VPN bringt nichts, weil wenn deine IP gespeichert ist irgendwo, dann kann quergecheckt werden, wenn du dich nicht immer in deinen Account mit der gleichen nur mit VPN einloggst, dann kann das auch zurückvollzogen werden, nach diesem Gesetz zumindest. Also nach dem technischen Umfang, den dieses Gesetz denen dann einräumen würden. Und wenn ich Ja. das Gesetz richtig verstehe, bezieht sich das auch auf privaten Austausch. Natürlich, die Erlangung von Auskunft über die Identität und Inhalt der Verfassung soll erleichtert werden. Nicht nur auf Twitter, sondern halt auch zum Beispiel auf Telegram oder WhatsApp oder Threema, wenn du etwas jemandem sagst, wo du dann sagst, der und der ist vielleicht ein Mann und keine Frau, ich habe da so einen Verdacht, dann kann das dazu führen, dass deine IP-Adresse an Strafverfolgungsbehörden gegeben wird. Das ist schon ein bisschen krank alles. Tja, private Rechtsdurchsetzung setzt voraus, dass die Person, deren Rechte verletzt wurden, von der Identität des Verletzers Kenntnis erlangen kann. Bei Rechtsverletzungen im digitalen Raum ist dies für Betroffene regelmäßig eine Herausforderung. Ja, und das deswegen jetzt hier nicht mehr. Das ist die Begründung. Ja. Das sind die feuchten Träume von Axel Fott. Nochmal durch die Hintertür mit reingeschoben in so ein Gesetz. Wirklich, ja. Ja, Erstreckung auf alle Fälle der Verletzung absoluter Rechte. Künftig soll das Auskunftsverfahren in allen Fällen einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte eröffnet sein. Bei allem. Ne? Zum Beispiel Restaurantkritik, Schädigung durch wahrheitswidrige Nutzerkommentare. Schädigung durch wahrheitswidrige Wer will denn das entscheiden? Wenn der Gast sagt, da war irgendwie lauter Spinnweben und eine alte hässliche Tarantel auf dem Klo und der Typ sagt, nee, war hier nicht, hier ist alles aufgeräumt, bitte gucken Sie. Ja. Was willst du denn da machen? Wer soll das denn entscheiden? Das geht bei der Staatssicherheit über den Tisch, glaube ich. Ja, Normannenstraße oder was? Ja, sowas. Toll. Beleidigung. Verleumdung oder Bedrohung. Dann kann ich mir aber vorstellen, dass die ganzen Transaktivisten in nächster Zeit nicht so viel Spaß haben. Weil das da ist Bedrohung, ja schon der Fall, ja. Ne? Das ist ja nichts Neues, schreiben sie ja auch. Tja, ja. Aber bald auch bei Urheberrechtsverletzung. Alle Fälle absoluter Rechte. Tja. Okay, es geht ja schon einen Schritt weiter. Ja, die wollen es noch ausbreiten auf alle möglichen Chat-Anwendungen und so. Interessant fand ich, dass die Videoverhandlungen hier in dem Text explizit vorkommen. Was sie hier suchen, weiß ich nicht so ganz, aber du hast ja vorhin schon vom trojanischen Pferd gesprochen. Deswegen, wer weiß. Ja, dass das generell irgendwie gewünscht ist, habe ich auch schon häufiger mitbekommen. Aber was das jetzt hier genau? Tja, aber jegliche Kritik ist natürlich alt her, weil das ist natürlich ein One-Stop-Shop. Die Bündelung gerichtlicher Zuständigkeiten wird in einer One-Stop-Shop-Lösung klargestellt. Ja. Gute Gerichtsverhandlungsgesetz könnte man das auch nennen, wenn man es nicht mit Anglizismen überfragt. Heute die Persönlichkeit verletzt, morgen schon One-Stop. Genau, hier quasi früher gab es die Kreditfabrik, jetzt gibt es die Gerichtsfabrik, die Justizfabrik. Auskunftserteilung unter einem Streitwert von 5.000 Euro. Ja, also für jeden Scheiß. Ja. Unter 5.000 Euro Streitwert. Ja, super. Toll. Und das kann ja für laufende Gerichtsverfahren auch genutzt werden im Rahmen anderer Tätigkeiten. Stellt euch vor, irgendwelche Scheidungssachen, wo irgendwas nachgewiesen werden kann. Untreue oder so. Ja, nur mal so ganz nebenbei. Ein Beispiel. Ja. Jegliche Güter, ne? Ja. Und unten ist außergerichtlich schweigen. Ja, eine schöne Sache. Anspruch auf eine richterlich angeordnete Accountsperre. Mhm. Also der Richter ordnet das an, aber man hat dann Anspruch drauf. Ja, wenn halt beschieden wird, dass das gemacht wird. Es gibt aber auch Accountsperren, die halt direkt bei Antragstellung erfolgen können, damit eine zeitliche Nähe gewahrt bleibt. Aber torische Rechtsverletzer. Ja. Ja, weiß ich auch nicht, müssen wir wieder über Telefonleitung gehen oder was? Demnächst. Hilft das vielleicht? Ja, übrigens ja auch Urheberrechtsverletzung, also notorische Rechtsverletzer, was heißt das? Leute, die Torrents benutzen. Mhm. Oder wie? Ja, genau das bedeutet es. Es geht hier in dem Gesetz nämlich nicht nur um digitale Gewalt, sondern auch um, ja, illegale Raubkopien etc. pp. Digitale Gewalt gegen Unternehmen. Ihr kopiert die Sachen, weil ja, ihr hasst das. Deswegen kopiert ihr das. Das ist schon mal gut. Und ihr gebt denen auch noch schlechte Bewertungen. Ja, wie ist es dann zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen, keine Ahnung, Podcast zum Beispiel betreibt und dann sich einmal im Ton vergreift, was irgendwen dann dazu verleitet, da eine Anzeige zu stellen, was er normalerweise dann halt über diese eine Geschichte geht, weil in Zukunft wird dann der Podcast eingestellt oder wie? Ja, das sind ja den Richter, ne? Naja, nur wenn du nur, also hier steht ja jetzt erstmal drin, dass du schon wiederholt und schwerwiegend. Also wenn wir jemanden ein Frettchen nennen oder ein Wiesel oder so, das, wenn der die das Gefahr oft. Gefahr der Wiederholung. Hören. Nicht die Wiederholung, sondern die Gefahr der Wiederholung. Okay. Naja. Was aber standardmäßig so ist. Vielleicht sollten wir einfach unten rechts. Wir sollten unten rechts einfach Satire einblenden in Zukunft, um auf der sicheren Seite zu sein. Also nur weil das hier steht, ist das nicht besonders schlimm, weil das ist standardmäßig überall so, ist es halt generell schlimm, dass es überhaupt in diese Kategorie fällt. Vom Strafrecht und so, ne? Ja. Also mir fällt das so ein, dass das dann nicht für immer oder wie, obwohl die Leute so notorisch sind oder was? Das sind also Restriktionen, das erinnert mich total an. Ja, aber ein angemessener Zeitraum, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese sogenannte Sicherheitsverwahrung erinnert. Ein angemessener Zeitraum kann lang sein. Ja. Ja, die Sicherheitsverwahrung wird aber international nicht als sonderlich, wie soll man sagen, rühmlich angesehen. Aber was passiert dann mit dem Lieblingsargument gegen die Meinungsfreiheit? Nämlich, er hat doch einen Internetanschluss. Er kann doch seine Meinung sagen, das zieht ja dann gar nicht mehr. Ja, dieses Argument gab es, glaube ich, sogar auch, aber es wurde gesagt so, ja, es geht ja um Social Media Accounts. Er kriegt ja, es ist ja nicht der ISP, der den Internetzugang ab. Du sperrst mir, du verbietest mir in den Speakers. Tatwaffe Internetanschluss und dann wird gesagt, Telekom, ihr haftet dafür oder Telekom ist Mittäter und dann sagen die, und dann wird gesagt, okay, jetzt kriegst du erstmal einen Monat Internetverbot. Nee, du kriegst also dann einfach keinen Vertrag mehr. Ja, perspektivisch langfristig, bei Wiederholungstätern, ne? Keinen Vertrag mehr. Ah, das ist möglich. Wenn du dann deine digitale CDC-Werbung auf dem Handy hast, nicht mehr ins Internet darfst, was machst du dann? Wir brauchen kein Social Scoring. Du darfst hier nicht rein, dein Social Score zeigt 0 an. Die sind offline, sie dürfen nicht hier rein. Ja, zum Beispiel. Warum sind sie offline? Warum sind sie offline? Gehen sie online. Zauberhafte Videospiele. Die zauberhafte Telekom hat ja auch schon diesen ganzen Kram mit Hass im Netz. Die hatten da ja auch mal so ein paar Tage, wo sie irgendwie rumgewurschtelt haben. Ich habe vorhin bei einem Kumpel gesessen, da lief ein Werbespot mit Bayern-Spielern, die Hassrede aufgesagt haben. Und dann kam am Ende irgendwie Telekom und Bayern München gegen Hassrede. Habe ich auch gesehen. Da gab es auch so YouTube-Werbespots. Ja, wenn man das schon bewerben muss, ne? Also so wird das Netz zum reinen Arbeitsnetz irgendwie und das ist, jemand konsumieren darf man dann auch noch, alles andere ist gefährlich sozusagen. Man darf bestimmt auch schreiben, dass das Patriarchat sterben soll und dass es uns ohne Kapitalismus allen besser gehen würde. Das kannst du bestimmt noch. Das ist doch keine Hassrede. Nee. Und dass der CIS-Abschaum verrecken soll oder so. Das ist alles nur Empowerment. Das ist keine Hassrede. Nein, das ist sogar gut. Das ist sogar gut. Da kriegt man positive Punkte. Das gleicht andere Entgleisungen wieder aus. Ja, düster. Düster. Ja, das Ministerium der Justiz schreibt, heute veröffentlichen wir Eckpunkte für ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Wasser ist nass. Wir werden Hass im Netz nicht dulden. Und dann schreibt hier jemand, ein Meinungsverbotsgesetz für abweichende Ansichten läuft. Und das Bundesministerium der Justiz sagt, Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung sind Straftaten. Ja, das habt ihr ja gerade auch geschrieben, dass das ja sowieso schon drin hat in eurem komischen Gesetz. Auch im digitalen Raum, deswegen wollen wir die Rechte von Betroffenen gegen Hass und Stärken. Genau, ein Problem. Ne? Hast du ja gesagt, ist ja wichtig. Das schützt vielmehr unsere Grundrechte, damit auch die Meinungsfreiheit aller. Und dass dieses Framing von wegen, die ganzen, ne, guten Aktivisten werden alle zum Schweigen gebracht, weil die ja so bedroht sind von anderen Sachen. Aber wenn so ein Lisa Eckert bedroht wird, dann wird hinterher einfach behauptet, ja, nee, die wollten sie ja nur nicht einladen, weil das so eine Antisemitin ist. Und es ging ja gar nicht darum, irgendwie irgendwas Haben wir der Vernünftiges eigentlich zu schon den sagen. Twitter-Account gesperrt? Ich glaube, die hatte noch nie Warte, schau einen. mal nach. Ja, aber nee, weißt du, so ist ja dann der Weg. Ja, die können wir hier nicht den Plattformen, da müssen wir dann woanders gucken. Oh, dann kriegen wir sicher da eine Sperre und vielleicht hat sie da was Böses gesagt. Da wird im Dreck gesucht, du kennst das Internet doch. Ja, und auch diese Sache mit die Rechte von Betroffenen. Also, was ist mit diesem dämlichen Chat-Kram? Da geht es ja dann wieder nur um Sachen, die du nie mitbekommen hast, die irgendwo anders irgendwie behauptet werden über deine Person Ja. im kleinen Teilnehmerkreis. Also, das ist ja auch die Rechte von Betroffenen. Also, tut mir furchtbar leid. Ich meine, da muss man halt mit leben, dass Leute irgendwie im privaten Kreis vielleicht auch mal irgendwie schlecht über andere Leute irgendwie reden oder so. Irgendwelche Das Politiker oder so. Internet hätte von Anfang an eine demokratische Institution bleiben müssen. Keine, also gerade Content und sowas, das kann zwar gesetzt und unterworfen sein, aber das hätte niemals in die Hand von Konzernen geraten dürfen, wie Google oder ähnlichem. Das macht das Internet im Endeffekt kaputt. So traurig das und so sozialistisch das klingen mag, aber. Naja, ist auch wieder die Frage halt, sind die jetzt so schlimm, weil die so schlimm sind, oder sind die so schlimm wegen den Regierungen, nach dessen Nase sie da tanzen müssen? Ja, aber auch gerade die Regierungen sollten eigentlich nichts damit zu tun haben. Eigentlich müsste das eine komplett unabhängige Größe sein, sozusagen die Weltnetzbehörde, keine Ahnung. Und die müsste vor allem mit Leuten besetzt sein, die halt eben die Freiheit in dem Ding verteidigen. Ja, es ist natürlich alles Unsinn. Wir sind jetzt an der Situation hier am. Wir hatten ja Open Source Bewegungen und Stiftungen und unabhängige Leute, die das halt gemacht haben. Das hat sich alles sehr kommerzialisiert, leider. Haben Ja, wir sind da von. angekommen, wo wir nie hin wollten, ne? Mit irgendwelchen Wortfiltern und Sperren Na und. gut, mit entsprechendem Aufwand, den man treibt oder so, kannst du ja Tornetz und irgendwelche Dinge kannst du ja auch verwenden. Ne? Aber die haben natürlich auch einen Schmuddelfaktor, weil die Leute, die ja dazu gezwungen sind, sowas zu benutzen, sind ja auch häufig nicht so ganz koscher. Und das Ich war. weiß nicht, Tor schwindelt einem eine gewisse Scheinsicherheit vor, ist Ja, mein das glaube ich Eindruck. auch. Also ich will es nicht total verdammen, aber ich sage Vorsicht, man sollte sich nie zu sicher fühlen, wenn man irgendwas in Ja, der ich sag vor allen Dingen, dass Art. das immer noch viel, viel besser ist als diese VPN-Geschichten. Weil bei den VPN-Geschichten, gerade wenn die Leute keine Ahnung haben, was sie da machen und wie sie das einstellen, dann kannst du ja halt auch ganz schnell dein ganzes Heimnetzwerk für sämtliche Leute öffnen, die da auch in dem Gerade mit VPN drin mit sind. den Sachen, die jetzt, ja, genau, das ist der interne Sicherheitsaspekt. Sehr gut, dass du es ansprichst. Sorry, red weiter. Nee, das war's eigentlich schon. Also da würde ich Okay. halt sagen, dass die Tor-Sache da halt eben noch simpler und besser ist, weil die wenigstens halt dein Netzwerk nicht aufsperrt für Hinz und Kunz. Ja, das ist jetzt hier nicht genau das Thema, aber ich habe ein sehr gutes Video gesehen, zum Thema Kultur im Internet und wie die sich verbreitet, wie der Algorithmus dafür sorgt, dass wir im Endeffekt immer das Gleiche sehen. FX Twin Wouldn't Get Famous Today heißt das Video und ist von dem Kanal My Days with Sound. Sehr, sehr präzise und sehr anschaulich und gut erzählt dargestellt, warum wir momentan im Kreis fahren kulturell. Ja, es ist wahrscheinlich alles wieder so ein zweischneidiges Schwert. Das zwingt einen ja keinen, nur auf solche Plattformen zu gehen, wo irgendwelche Algorithmen sind oder so. Ja, aber die Journalisten sind auf diesen Plattformen. Das heißt, alle anderen Medien werden im Ja. Endeffekt auch von den Algorithmen gesteuert. Das ist ja Sowohl das als Verrückte. auch, ne? Also. Die Kulturkritiker sind doch auch nur an den paar Sachen dran, die relevant Ja, sind. aber ist das wirklich so unterschiedlich zu früher? Also früher hatte ja das ein ganzes Radio Airplay, wo die Leute einen dicken Daumen drauf hatten. Ja, aber ich habe zum Beispiel SWF 3 damals geliebt, weil die halt auch unheimlich viele Sachen gespielt haben, die ihnen gefallen haben und mit denen mein Kosmos erweitert worden ist, einfach. Ne? Auch neue Sachen. Oder wie ich damals auf eine meiner Lieblingsbands, R.E.M., gekommen bin, weil die bei Formel 1, das war damals die Musiksendung bei den Öffentlich-Rechtlichen, da haben die irgendwann mal einen Tipp aus dem College-Radio in Amerika gespielt. Und das war, was war das? War das The One I Love? Ich glaube schon. Ja. Und so bin ich auf die gekommen. Also es war offener. Und heute ist es halt wirklich nur noch, halt die Leute dabei, zeig ihnen, was ihnen gefällt. Nee, weiß ich gar nicht, ob das so ist. Weil du kannst doch heutzutage, kannst du doch einfach einen Channel irgendwo aufmachen, iTunes, keine Ahnung, Podcast, dann kannst du alle mögliche Musik abspielen. Also. Ja gut, das da auf der Plattform bewege ich mich wiederum nicht. Ja. Ich habe mal so einen Test gelesen bei Amazon, über Amazon und diese Buchgeschichten, wie das denn wäre mit den Empfehlungen sozusagen. Und das war eben genau nicht so, dass da dieselben Themen und Autoren oder sowas empfohlen wurden, sondern da wurde eben mehr Vielfalt empfohlen. Das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von einem Anbieter da sozusagen. Werbeanbieter machen das sicher ein bisschen anders, ne? Die werden ja weniger Vielfalt reinspielen, sondern eben das, wofür du dich neulich interessiert hast oder so. Das kennt man ja. Ja, kommt halt drauf an, ne? Also. Ja, es ist ja ein Unterschied. Wir haben ja gerade verschiedene Sachen gesprochen. Wir haben einmal gesprochen über irgendwelche Algorithmen, da haben wir gesprochen über Sachen, Leute, die irgendwas empfehlen oder so. Und ja, das ist ein Empfehlungsalgorithmus von Amazon gewesen, der da getestet wurde, sozusagen. Das ist schon ein Algorithmus halt. Ja, aber ich meine ja jetzt, wir haben ja auch gesprochen über Personen, die irgendwas kennen und das dann empfehlen auf irgendwelchen Plattformen. Ach so. Ja, okay. Irgendwelchen Sendungen oder so. Und ja. Also, ja, auf jeden Fall, die Gewerkschaft der Polizei Hamburg schreibt hier dazu, als Bundesjustizministerium sollten sie präzise formulieren und Hasskriminalität auch so benennen. Die Meinungsfreiheit wird eben gerade nicht gestärkt, wenn Hass pauschal als unzulässige Meinungsäußerung stigmatisiert wird. Ja, ja, abgesehen davon, dass es Hasskriminalität eigentlich nicht gibt, also zumindest nicht in unserem Recht. Ja, das Justizministerium hat ja darüber geschrieben, dass sie von Beleidigungen, Verleumdung und sowas reden. Und das ist ja eben eigentlich nicht Hass oder vielleicht ist es auch Hasskriminalität. Aber ja, Bedrohung. Eigentlich also eine ist Bedrohung nicht, ist ja, ja auch, wenn du jetzt hier der Transaktivistin sagst, dass sie eigentlich eine Frau ist, dann wird die ja auch behaupten. Ja, aber nicht, wenn ich das zu meinem Kumpel im Chat sage, dass sie doof ist. Doch, das ist doch ja, das genau. Ist dann auch, ja, genau, das ist dann demnächst auch dann. Ja, das ist auf jeden Fall eine kleine Verschärfung natürlich. Du hast es ja jemandem gesagt. Du hast den Hass weitergegeben. Ja, das Kontaktgerät irgendwie bei den Sinn von den Gesetzen, ne? War das nicht abwehrrecht gegen den Staat oder so? Ich weiß nicht. Ja. Der Deutschlandfunk hat auch darüber berichtet. Und ich habe das dann das Schäbli-Gesetz genannt, weil die hat dann auch im Text unten gibt es ein schönes Interview. 13 Minuten mit ihr. Ja, wie schlimm das alles ist und so weiter. Das ist irgendwie, das meiste wird ja leider als Meinungsfreiheit irgendwie deklariert. Und ja, so. Da war gleich auch gleich noch ein Ausschnitt draus. Ja. Also wenn du Lust hast, kannst du gerne mal anmachen. Das, was also, das hier hatte ich mehr oder weniger eingereicht, um das Thema zu beschreiben. Das haben wir mit dem Gesetzentwurf ja jetzt schon eigentlich ausreichend gemacht. Ja. Okay. Ja, ich wollte nicht zu viel vorwegnehmen, sorry. Ja, es ist so, bleibt dabei, dass sie es nicht vernünftig benennen können, ne? Ihrem da Scheiß. Haben wir jetzt auch drüber gesprochen, schon über Rechtsverletzungen. Ja, genau, das ist halt eine Dimension, es öffnet Tür und Tor für eine Dimension, abseits von den Themen, über die sich aufgeregt werden, auch bei jedem normalen Menschen eigentlich klar vorher, ne? Ja. Hier haben wir halt nochmal einen Artikel von netzpolitik.org, der geht nochmal genauer auf diese Urheberrechtsverletzungsgeschichte ein. Weiß auch nicht, wann die das letzte Mal was Nutze waren, aber hier kommt mal wieder was Vernünftiges raus eigentlich. Demnach sollten soziale Netzwerke eigentlich mutmaßlich strafbare Inhalte samt IP-Adressen direkt an die Zentralstelle des BKA melden. Diese Meldepflicht wurde jedoch ausgesetzt, nachdem das Verwaltungsgericht Köln die Vorschrift für europarechtswidrig erklärte. Und das versuchen sie jetzt halt im Endeffekt nochmal aufzuzäumen. Ziel des geplanten Gesetzes gegen digitale Gewalt sind aber laut Eckpunkten offenkundig Entschuldigung, nicht nur die VerfasserInnen digitaler Gewalt oder strafbarer Inhalte. Es zielt auf alle Fälle einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte. heißt es dort wörtlich. Unter solche absoluten Rechte fallen sonstige Rechte, die unter anderem auch Immaterialgüterrechte wie geistiges Eigentum betreffen. Mit digitaler Gewalt hat das nichts mehr zu tun. Wir haben das Bundesjustizministerium gefragt, ob das Gesetz gegen digitale Gewalt gegen alle oder nur gegen manche Verletzungen absoluter Rechte vorgehen wird und ob darunter auch Immaterialgüterrechte fallen. Eine Sprecherin bestätigt, dass sich das Auskunftsverfahren auf alle Fälle einer rechtswidrigen Verletzung absoluter Rechte im Sinne von § 823 Absatz 1 BGB erstrecken soll. Dies betrifft auch Immaterialgüterrechte wie Urheberrechtsverletzungen. Da. Halt alles. Und, also vorsichtig beim Retro-Games runterladen, sonst steht der Herr Nintendo vor eurer Tür und fuchtelt mit dem... Weil die Politik eben gerne mit den Konzernen ins Bett geht, ne? Ja, oder ein anderes Beispiel, Account-Sharing, Netflix oder Game-Account-Sharing oder sowas. Ja, da gab es ja jetzt einige Einschränkungen auch und da gibt es jetzt einige weitere Tools für die, da gerichtlich gegen vorzugehen, sollte das Account-Sharing nicht im Rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Firma genutzt worden sein. Deswegen, ja, sehr problematisch aus sehr vielen Dimensionen und nicht nur wegen der Meinungsfreiheit, sondern halt auch wegen der Geschäftsfreiheit und weil viele Unternehmen sehr viel mehr Durchsetzungsrechte gegen die Bürger haben werden dadurch im digitalen Raum. In dem Artikel gibt es auch noch eine ganz interessante Reaktion von einem Anbieter, nämlich von Threema. Das ist ein Messenger aus der Schweiz. Das Eckpunktepapier habe ich auch schon seit etlichen Jahren bei mir installiert. Ich habe bis heute niemanden getroffen, der das irgendwie auch benutzt. Dass ich da irgendwie, okay, dann ist jetzt der Erste. Und irgendwann bin ich dann doch ganz resigniert zu WhatsApp gewechselt, weil. Nee. Ja. Nee, die Seuche kommt mir nicht raus. Ja, musste ich machen, weil kein Mensch das hat. Das Eckpunktepapier des BMJ hat uns gleichermaßen erstaunt wie befremdet. Insbesondere die Ausdehnung der Offenlegungspflicht auf Messenger-Dienste scheint uns nicht nur nutzlos, sondern in der Praxis auch undurchführbar zu sein. Threema will die weiteren Entwicklungen genau verfolgen, kündigt aber bereits an, wir sind auf jeden Fall nicht bereit, die Privatsphäre unserer Nutzer preiszugeben oder unsere Prinzipien der maximalen Datensparsamkeit über Bord zu werfen. Wir sind gespannt. Bis zur zweiten Jahreshälfte soll ein Referentenentwurf des Gesetzes fertig sein. Cybercrime, Cybercrime. In Steglitz-Zehlendorf. Yo, Cybercrime, Cybercrime. Ja, die Berliner Polizei hat ja eine sehr gute Idee gehabt, eine Internet-Polizeizentrale, Polizeiwache auf die Beine zu stellen. Und ja, da gab es leider ein kleines Problemchen mit, nämlich da hat nicht nur einer, aber halt einer insbesondere hat halt die gesamte Anlage geflutet. Mehr als 3000 E-Mails in 3 Tagen hat er geschickt, teilweise im Sekundentakt. Da fragt man sich, haben die keinen DDoS-Schutz? Ja, die haben doch DDoS-Schutz, aber das wird ihm auch vorgeworfen. Er hätte quasi technische Gegenmaßnahmen eingeleitet, um die Blockierung der von ihm genutzten IP-Adresse zu umgehen. Was wiederum die zeitnahe Bearbeitung des regulären Informationseingangs über die Internetwache erschwerte, die armen Leute da. Eine Abschaltung der Seite konnte rechtzeitig verhindert werden, Gott sei Dank. Also 3000 E-Mails in 3 Tagen überlastet die IT-Kapazität der Internetwache, einer Internetwache in Berlin. Ja? Was soll denn so ein Begehr? Das ist sehr robust gebaut, das ist der erste Punkt. Dann natürlich, dass die Person jetzt deswegen, ja gut, ich meine, wenn du 3000 Anzeigen gegen, darin beschuldigte er mehrere in Berlin lebende Personen, unterschiedliche Straftaten begangen zu haben. Ich kenne den Kontext jetzt nicht so ganz genau. Das ist bestimmt ein Rabbit Hole, das auch ganz lustig ist, wen er weswegen angezeigt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach ein 30-Jähriger war, der einfach das System ausnutzen wollte, das ad absurdum führen wollte. Habe ich ehrlich gesagt nicht weiter. Klingt doch immer krass. So, als wenn er vielleicht oder irgend so ein Mario Heinz Kiesel, der gegen alle Mitglieder der Bundesregierung irgendwelche war vielleicht nicht die schlechteste Rechtsvorwürfe erhebt. Ja. So. War vielleicht nicht die schlechteste Idee, dass die Polizei mal gucken gefahren ist. Tja, auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Hat geklappt. diese Internetwache, ein Mehrwert für die Allgemeinheit. Berlin, Berlin, sage ich nur. Ja. Verdacht der Computersabotage. Vielleicht war das sogar ein russischer Spion, wer weiß. Ne? Mein erster Impuls war jemand, der gesammelt hat. Wir haben jetzt so eine Online-Wache, schickt mir mal alle eure Anzeigen, ich leite die dann weiter oder so. Lustig wäre das jetzt, wenn das ein Mitarbeiter von Hate Speech Org oder sowas wäre. Oder Hate Aid, die ja diese ganzen Anzeigen sammeln. Das wäre lustig. So, ja. Ja, das dachte ich zuerst. Sachen weitergeleitet. Wir dürfen das doch jetzt. Wir sind doch die Meldestelle. Unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Zeigen wir trotzdem an. Ja. Ach ja, da wird ein warm ums Herz. Ja, der Marco Buschmann, wenn es ums alles geht, dann können wir uns auf ihn verlassen. Und der hält ja die Werte der FDP hoch. Bundesjustizminister Marco Buschmann ist dagegen, dass Schulen Klimaschutzaktivisten der Gruppe Letzte Generation Vorträge in Klassenräumen gestatten. Ja, das ist jetzt natürlich Teil der subversiven maoistischen Unterwanderungstaktik, die weitergeführt wird. Die wollen halt systematisch an Schüler herantreten, vor allem in der Oberstufe. Aktivisten der Gruppe, das wissen wir, dass sie sich ankleben. Aber die wollen halt jetzt nicht nur, dass die Lehrer die Schüler indoktrinieren und außerhalb des Unterrichts diese Workshops stattfinden, sondern die wollen halt innerhalb der Unterrichtszeit halt auch Schüler organisierte Projekte machen, um die Leute zu aktivieren, weil die Klimaaktivisten fordern ja als Sofortmaßnahmen gegen den drohenden Klimakollaps ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer auf den deutschen Autobahnen sowie ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Ist natürlich wichtiger als jeglicher Unterrichtsstoff, Punkt 1. Dann natürlich ist es klar, dass diese Schüler die Leute schön indoktrinieren dürfen. Warum auch nicht? Es ist ja für eine gute Sache. Ja, es ist ja nicht für irgendwie Wissensgewinn oder persönliche Entwicklung. Nein, es ist ein Aktivierung im revolutionistischen, maoistischen Sinne für eine kollektive Aktion gegen den Staat und die Bevölkerung. Warum sollte man das nicht in der Schulzeit machen, frage ich. Und ja, natürlich die Leute, ne, der Buschmann, ja, gut, ich meine, da kann man gerne draufhauen. Ne, da können auch andere Leute sagen, so ja, unsere Schulen dürfen nicht als Plattform für eine radikale Gruppe, deren Mitglieder auch vor Straftaten nicht zurückschrecken, missbraucht werden, sagt ein anderer von der CDU. Sie dürfen aber nicht in der Schule für widerrechtliche Aktionen der sogenannten letzten Generation rekrutiert werden. Die Länder müssen dem einen Riegel vorschieben, sagt eine andere von der FDP. Ja, und ich meine, was im Alltag in den Schulen passiert, dass, wie gesagt, wenn die Lehrer sympathisch sind und keine Repression zu befürchten haben, dann ist das in vielen Schulen, vor allem in Berlin und in anderen Gegenden in Deutschland wahrscheinlich sowieso schon mehr oder weniger ein großer Unterrichtsinhalt. Und wenn das jetzt halt so organisiert wird, dass es halt deutschlandweit überall durchgesetzt wird und dann die Schüler quasi auch eine gewisse Rechtfertigung haben, sich zu berufen, ja, das machen ja doch alle und so, dann ja, es ist schon interessant, wie weit das schon fortgeschritten ist. Ne? Nimmt mal jegliche andere politische Betätigung und ne, oder religiöse Betätigung oder sowas, eben mit einem ähnlichen Charakter, was die Indoktrination der Leute angeht, die Mobilisierung der Leute angeht, dass das in der Schule irgendwie stattfinden würde. Ja. Aber die Drag Queen Story Hour in der Jürgen-Trittin-Grundschule nächste Woche, die findet doch statt, oder? Vielleicht streiken die gerade auch für inflationären Lohnausgleich, ich weiß es nicht. Die Transgilde. Ich frage mich halt, hier kann der Justizminister, also so sympathisch ich das finde, kann aber auf den Tisch hauen. Da kann er auf den Tisch hauen, aber wenn es um den Abbau von Bürgerrechten, das Ausspionieren von privater Kommunikation. Das Thema hatten wir ja gerade, ne? Ja, ja, sag ich ja. Dass er da irgendwie, da hätte ich jetzt eigentlich von einem FDP-Politiker, und darauf hat der Chris auch vorhin angespielt, als er gesagt hat, hiernach wollen die uns nicht mehr sponsern. Also möchte ich auch nochmal sagen, dass ich da noch mehr vom Buschmann enttäuscht war, als ich meine, die FDP ist bei mir bei minus 12 oder so gewesen. Und jetzt ist sie bei minus 36 oder so. Also die handelnden Akteure in der Politik, die sind eine herbe Enttäuschung. Ja, und alle guten Worte, die aus der zweiten, dritten, vierten Reihe kommen, die machen das mittlerweile wirklich nicht mehr wett. Es tut mir echt leid, Chris. Ich will nicht wissen, wie du dich fühlst dabei, das mit anzusehen. Das ist echt schade. Also ich finde, er hätte zumindest in irgendeiner Form zeigen sollen, dass er eigentlich, weil wir erinnern uns alle, dass diese Partei angetreten ist mit, wir wollen das NetzDG rückgängig machen. Ne? Ja, Ach ja, 2017, lang, kann lang auch ist her, sein. ne? Ja, aber wie kann man von dieser Position zu, wir müssen den Leuten wirklich auch den letzten irgendwie Knebel reindrücken kommen? Das Wir müssen verstehe das ich nicht. Netz DG durchsetzbar machen, indem wir die IP-Adressen herausfinden von den Leuten, ja. Ja, so sehen die das halt nicht, ne? Das ist der Lindner, meiner Meinung nach. Nee, das ist nicht der Lindner. Das ist aus meiner Sicht ist das der Coole. Und zwar nach Beratung von dieser Berliner Feministin, von der ich immer den Namen vergesse. Das ist ja diese Digital-Expertin irgendwie von der FDP aktuell, die quasi den Ja, ich kenne ihn, glaube ich, aber ich Jimmy weiß auch nicht, Schulz quasi beerbt hat. Der hatte ja wie diesen Lot e.V. gegründet, Verein. Und da war sie irgendwie die Vorsitzende von eine ganze Weile. Und ja, aus meiner Sicht kommt das von der, Ja, cool, kann auch passen, auf jeden Fall. Stimmt schon. weil die das halt ernst nehmen. Und es war ja auch ein so der schlechteste, eine der schlechtesten Anträge, die es überhaupt, seitdem wir uns das ja angucken, gab, war dieses Ding kurz vor Ende von der 2017 Periode, wo sie da stochastischer Terrorismus, Ach einen Antrag so. gegen stochastischen Terrorismus gemacht haben, was also ein Konzept ist, was ausschließlich von linksautoritärer Seite irgendwie gepusht wird. Und die Ist auch ganze total sinnlos. Begründung enthielt halt nur Scheiße aus BuzzFeed-Artikeln und Guardian-Artikeln und so ein Kram. Also so richtig so diesen Kram, den du halt kennst, wenn du in dieser feministischen Bubble drin bist, wo sie sich das halt von früh bis spät erzählen. Also da war diese Behauptung mit dabei, dass ja der Guardian ermittelt hätte, dass seine weiblichen Autoren viel mehr Hass abkriegen. Ja, und was sind die weiblichen Autoren? Das ist diese Judy Binde, die irgendwie beim Guardian geschrieben hat, dass Männer auf eine Insel gebracht werden sollten und man sich die da irgendwie dann mal ausleihen kann oder so. Aber auf jeden Fall raus aus der normalen Gesellschaft. Das ist der, was der Guardian ist, ist das Blatt, wo die Jessica Valenti ihre iBase in Male Tears und Schwachsinnsartikel da geschrieben hat über das Catcalling irgendwie verboten gehört und dann irgendwie ein Jahr später ein Artikel darüber, dass die Leute sie nicht mehr catcallen und dass sie das vermisst und dass sie das furchtbar findet, dass die Na, Kultur ehrlich? sie dazu zwingt, das Oh zu vermissen, dass sie nicht mehr gecatcallt wird. Mann, das gab es doch damals bei den Weltraumaffen. Ich Hast du das nicht gesehen? kann mich nicht erinnern. Also wirklich so ein Das Kram, wo wiederholt sich so man, oft von verschiedenen wenn man sich Akteuren. diese Scheiße halt mal wirklich angeguckt hat, dann fragt man sich halt nicht, warum diese Autoren da mehr Hass abkriegen. Das fragt man sich halt nicht, das weiß man dann. Und das hat nichts mit Frauenhass zu tun, sondern das hat alles damit zu tun, was diese speziellen Individuen, die da beim Guardian schreiben dürfen, an Bullshit da verzapfen. Na, aber das stand da halt eben drin, weil das halt ja in der feministischen Blase, da kennen die halt diesen Talking Point, dass ja der Guardian das ermittelt hat, ganz wissenschaftlich natürlich, ne? Dass sie da mehr Hass abkriegen und deswegen muss man ja da was machen mit den Frauen und so weiter. Stochastischer Terrorismus, was so eine Scheiße ist, die nur irgendwelche Warsh und diese ganzen ultralinken Einis da irgendwie in ihren Sachen da die ganze Zeit vorbringen, um halt eben damit zu sagen, so ja, wir müssen im Prinzip alles verbieten, was nicht linksextrem ist. Das müssen wir alles verbieten, weil alles, was halt uns nicht hier zuträglich ist, ist alles stochastischer Terrorismus, es führt alles da in den Faschismus und überall hin. Und Ja, deswegen müssen wir es verbieten. das ist Von Fantasie vornherein schon, so gebildet, früh ne? wie Genozid, möglich. Genozid, Ja, genau, Witze führen zum ja. Genozid, diese ganze Scheiße. Ja, genau. Und das haben sie sich da halt auch zu eigen gemacht und halt eben gedacht, so ja, das klingt ja total vernünftig, weil BuzzFeed und der Guardian schreiben Dinge. Na, also das war auch schon unter aller Sau und deswegen wundert mich das Was? nicht mehr, dass sie da mittlerweile auf dem Trip sind. Ja, trotzdem bitter, ne? Irgendwie. Ach so, das ist hier dieser Hinweis, ne? Fasziniert. Das ist ein Terminhinweis Genau. mit, genau, hier sieht man ja Dritter, verschiedene fünfter Veranstaltungen. ist das Genau. Kölner Forum für Journalistik. Und da gibt es Hass im Netz mit Sausan Scheibli, Hasnain Kasim, irgendjemanden von der Universität Bremen. Aber so wie der Kasim in letzter Zeit drauf ist, könnte das interessant werden. Ach du Scheiße, das könnte richtig explosiv werden. Journalismuskritik jetzt auf Der jeden kann ja Fall. mit dem ganzen Gejammer im Moment gar nichts mehr anfangen. Ich bin mal gespannt sein, wer da wohl den Ich Preis meine, wer kriegt. ihn nicht kennt, der war selber eigentlich immer ein recht woker Zeitgenosse und hat lange dieses Spiel mitgespielt. Hat aber in letzter Zeit, ich sag mal im letzten Jahr, eigentlich immer wieder, ist er immer wieder in der eigenen Blase angeeckt, weil er gesagt hat, hier, ihr macht doch, das ist ja Unsinn, was ihr da macht. Hört doch mit Ja, dem das Scheiß stimmt. auf. Ja. Aber er hat auch immer noch dieses Buch Post von Heinz, Karl Heinz oder wie das heißt, geschrieben. Und ich denke mal, also da ging es auch um Hass, den er abkriegt. Ja, Alter ist frei. Muss ich noch anmelden. Ich Ja. habe, glaube ich, einen Und Tag mehr hier Zeit. gibt es noch irgendwie den Günther Wallraff-Preis. Wir nehmen jetzt schon Preise und benennen die nach noch lebenden Personen, bin ich auch okay. Normalerweise macht man sowas doch mit Leuten, die es schon nicht mehr gibt, oder nicht? Ja. Die Der sich nicht Baum. Aber mehr er ist wehren sogar selber können. da und darf Ja. dazu reden. Also. Der Baumpreis wäre mal bald fällig, glaube ich. Naja, der ist ja hier politische Intervention. Gerhard Baum, Bundesinnenminister AD. Wie alt ist der? 100 oder was? Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, Geleitwort Günter Wallraff. Ich kann mir schon vorstellen, habe ich auch schon mal erlebt in einer Veranstaltung. Da dürfte ungefähr eine Dreiviertelstunde Schwaller, Schwaller, Schwaller sein. Hochgeistig, Elfenbeinturm und so. Kann der gut. Naja. Ja, wenn Preis für einer Lust hat, ne? Journalismuskritik. Journalismuskritik ist das Thema. Und ja, kann man gespannt sein, wie gesagt, wer der wohl den Preis einheimst. Von unseren ach so kritischen Journalisten. Ich nehme an, El Hotzo. Könnte sein. Oder Ist ein es ist alles möglich. Oder naheliegender. die Reschke. Ja, Die sind alle Kebekus, so die gut. Kebekus. Für ihre Spielesendung explizit. Ja. Womöglich, ja. Genau, das war der Ausschnitt hier. Die SPD-Politikerin hat ein Buch über Hate Speech geschrieben und sie zeigt Beleidigungen und Drohungen an. Über 90% meiner Anzeigen laufen ins Leere. Ich kriege immer von den Gerichten zurück, der Täter ist nicht ermittelbar oder das handelt sich um meine Meinungsfreiheit und vieles mehr. Und das muss endlich ein Ende haben, damit Menschen sich auch im Netz frei bewegen können. Das müsste der Meinungsfreiheit muss endlich ein Ende haben, Frau Tschäbli. Und vieles Haben Sie mehr. das da? Und die ist in der Tagesschau damit gewesen, Naja, ne? Mit einem ja. Buch, das gerade erschienen Das ganze ist, Interview beim das sich Deutschlandfunk. beschissen verkauft und es ist in der Tagesschau gelaufen. Wir haben nur auch die Bewertung ausgestellt für das Laut. Buch, ne? Ja, ich erinnere noch mal daran, wie die Dame ja überhaupt im deutschlandweiten Fokus erschienen ist. Das war ja mit dieser einen Veranstaltung, bei der sie war, wo sie irgendwie zu spät gekommen ist. Und Und wo der dann, Typ gesagt hat, oh, schöne Frau. ja, genau, derjenige, der sie da ankündigen sollte, hat gemeint, und die Dingsbums-Beauftragte, was sie irgendwie war, sie war ja Beauftragte für Migrationsfragen und Inklusion oder irgendwie so in Berlin und Döns. Staatssekretärin und ja, und der hat gesagt, die ist nicht da, und dann hat sie gesagt, die ist da. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ich hätte jetzt nicht so eine schöne Frau erwartet oder irgendwie so. Und Ja. das war natürlich Sexismus in Reinform, ne? Also. Anzeige. Und da gab es ja dann eine Riesendebatte über Wochen hinweg, wie furchtbar das gewesen ist und es könnte doch nicht angehen und so weiter. Und das ist der Grund, warum sie jetzt überregional, über die Grenzen Berlins überhaupt bekannt geworden ist. Mit dieser Nichtigkeit, die irgendwie aufgebläht wurde zum Riesendrama. Dass sie alles aufblähen können, ist schon erstaunlich. Reinhard Denktag hat einen guten Spruch gemacht. Sondern Schäbli ist die FDP der SPD. Das verstehe ich nicht. Das Desaster, der. Ich muss sagen. Naja, da ist was zum Nachdenken. Ah ja, den habe ich, glaube ich, eingereicht. Das Recherchenetzwerk Deutschland macht sich über ein ÖRR-Watchblock her. Und hat dann rausgefunden und veröffentlicht, dass es in diesem CSU-Politiker gehört wohl. Ja, das wissen wir auch alles schon seit Wochen. Und das wussten wir schon, ja. Okay. Ja, und der war ja auch schon... Mit dem ganzen Team irgendwie twittern wohl. Der war auch schon mal bei Massengeschmack hier bei Mediatheke. Okay. Ja, hab ich schon. Also, ich habe mich bei dem Ding gefragt, ist es eigentlich, schließt sich das gegenseitig aus, einen Watchblock zu haben und irgendwie in einem Ortsverband von irgendeiner Partei in Hintertupfing am Inn zu sein? Sowieso nicht, nee. Also was also konstruieren die da wieder? Dass das direkt nicht direkt angegeben wäre oder so, aber weiß ich nicht. Irgendwie. Naja, sie behaupten halt einfach, dass da ja nichts dahinter ist und dass man da nur wieder eine Kampagne fährt, das übliche Ding, ne, was sie ja selber die ganze Zeit machen. Ja, einzelne Dinge haben sie eingeräumt, aber viel mehr dann auch nicht. Ne? Stimmt schon, ja. Und die ganzen Beispiele, die sie hier haben, ist auch wieder so ein Hahn herbeigezogenes Zeug, was sie hier meinen, was da jetzt falsch wäre, was die irgendwie sagen, oder was da jetzt Kampagne wäre. Ja, unfair finde ich das nicht unbedingt, was sie machen so. Ja, aber was hier behauptet wird, natürlich. Ja. Weil hier geht es um diese Katja Diel, diese Mobilitätsexpertin, die ja nur so gehirnkranken Kram irgendwie von sich gibt. Also so ultra bescheuertes Zeug. Und da fragen sich diese Leute, warum die eingeladen wird. Und hier in diesem Artikel wird nur geschrieben so, ja, Politiker und so wurden ja auch eingeladen. Mhm. Und das sagt der ÖRR-Blog nicht. Ja, nee, das sagt er nicht, weil die Kritik hier ist, dass kein normaler Mensch nachvollziehen kann, warum diese Person überhaupt in so einer Talkshow sitzt. Weiter oben, das fand ich lustig, wo sie gesagt haben, dass Kritik an zu vielen linken Talkshow-Gästen bei der ARD, und das wird aber verschwiegen, dass der Röttgen, das ist der Röttgen da am meisten dabei. Ja, sag ich doch, Kritik an Linkslastigkeit der Gäste. Der wiegt das alles auf, genau. Nee, was denn? Der ist doch nicht für 5-Pfennig konservativ. Ja, eben. Das ist ein Witz. Ja, ich finde sowieso, dass da auch andere Parteien vernachlässigt werden oder benachteiligt werden. Denn es gibt ja nicht nur die AfD als Opposition, es werden ja vielleicht auch außerparlamentarische Oppositionsparteien, vor allen Dingen noch da, die man mal fragen könnte. Jetzt hatten sie neulich mal die Frau Petri irgendwo als Einzelperson dann eben in dem Fall. Die hat ja, glaube ich, keine Partei mehr. Aber da könnte man auch mal welche von der Basis einladen oder von Volt oder was weiß ich. Ne? Aber die sind immer nur begrenzt auf die 3-4, wenn überhaupt. Und auch das Ding hier, von wegen, ja, da kommen auch ein Drehbuchautor, eine Vorabendserie, ein Schauspieler, ein Influencer schlecht weg. Aber die sind ja gar nicht bei der ARD oder ZDF angestellt, sondern in ganz anderen Firmen. So. Ja. Ja, aber sie halten bei euch ihre Fresse in die Kamera. Ich meine, bäh. Und das so oft, dass das hier vom ÖRR-Blog als, was hat er denn geschrieben, als bildend oder so. Ja, weiß jetzt nicht genau. Ja, doch die Geschichte mit dem Harry Potter-Spiel. Jeder, der dieses Scherkachel gesehen hat, hat diesen Eindruck erhalten, dass da irgendwas nicht stimmt. Na, und ihr tut hier so, tatsächlich hat ihr anstatt einfach nur die Debatte völlig ohne jede Wertung. Nee, habt sie eben nicht. Nee, nein, eben nicht. Allein, dass ihr das Wording übernehmt, bedeutet, dass ihr eine Position eingenommen habt. Ja, ich habe es gefordert, haben sie halt nichts. Es ist ja auch nur eine Frage der Formulierung. Ja, auch Behauptungen, ne? Aufgestellt darüber, was die Rowling ja angeblich getan hätte. Und das stimmt halt eben nicht. Und das ist wertend von denen. Dann können sie sich noch so anstellen. Ja, also, aber hier merkt man halt mal wieder, wie deren Bild halt eben ist, ne? Also wie die da drauf gucken auf diese Geschichten und das dann so um... Also diesen Spruch von der Baerbock als lapsig oder sowas zu bezeichnen vom ZDF, das war eben kein kleiner Fehler, das ist einfach Bullshit. Ne? Das ist ein übler politischer Fehler gewesen, das kann man ruhig auch so sagen. Ja, vor allen Dingen der Vergleich, weil sie ja bei anderen Sachen da wird, also ich kann mich noch erinnern mit dem Seehofer, der gesagt hat, die Migration ist das Problem aller politischen oder ist die Wurzel aller politischen Probleme, woraus irgendwie ganz Politik Deutschland gemacht hat. Ja, er sagt, das wäre die Wurzel aller Probleme, die wir haben, aller Probleme. Ja, auf den Bayern hauen sie sowieso gerne rum. Ne? Diese ganze Scheiße, also da wird gedroschen ohne Ende auf jedes Wort, ne, mit den ganzen Leuten, die sie alle nicht leiden können. Da muss man sich wochenlang drüber unterhalten, über jede Silbe, die irgendwer gesagt hat, die ja angeblich wieder den Mai hier die Grenzen des Sagbaren verschieben. Globalisten. Das ist wirklich lächerlich. Ja, das ist wirklich furchtbar, diese Sprachpolizei, ne, die überall ihren Daumen irgendwie raufhalten müssen. Und das ist nicht niveauvoll genug und das ist nicht korrekt genug und das ist nicht aus der richtigen Sichtweise dargestellt und so. Furchtbar. Wer haben wir denn da? Das ist der Herr Brückerhoff. Zapp. Ich habe mich von der Regierung bezahlen lassen. Genau. Dreimal dürft ihr raten. Für was? Nee, dreimal dürft ihr raten, was der Tenor dieses Artikels ist. Ja, ist ja nicht so schlimm, er brauchte Geld und. Nee, ist völlig normal, dass Medienschaffende auch Aufträge von der Regierung entgegennehmen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, richtig geraten. Das ist natürlich alles, also es wird natürlich nicht so klar gesagt, es wird halt verschwurbelt, ne? Und klausuliert und unter drei Dingen irgendwie, also die Nebelmaschine wird halt angeschmissen, indem man halt so sagt, so, ja, man muss das ja sagen, man muss dem Sender ja sagen, dass man da eine Nebentätigkeit hat und die äußern sich dann dazu, ob das okay ist oder nicht. Und so weiter und so fort. Ne? Wobei, es geht ja ums Prinzip. Es geht ja ums Prinzip, dass ihr halt eben auf der einen Seite Geld nehmt von der Regierung, um deren Mietmaul zu sein. Und dann, wieder später, sollt ihr dann über die berichten und das dann aber wieder objektiv. Und das kann mir halt kein Mensch erzählen, dass das dann jeder wirklich so macht, dass er sich dann sagt, ja, ist mir dann egal, ob ich in Zukunft irgendwie wieder beauftragt werde oder so von denen. Ne, ich habe jetzt hier einen Punkt irgendwie, den ich kritisieren muss und deswegen ziehe ich das jetzt durch oder so. Ne, das ist ja gerade die Sache, diese ganzen Abhängigkeiten hier, wie heißt das Wort, Interessenkonflikte und so. Das ist eigentlich offensichtlich, dass das nicht geht. Aber ihr dreht das dann so hin. Woran erinnert mich das bloß? Mit diesen Journalisten, mit Interessenkonflikten. Aber sowas lässt sich auch nicht immer komplett vermeiden, aber das ist dann der Punkt. Deswegen darf halt keiner für sich die Wahrheit pachten und eine Front gegen andere Leute bilden, die dann vor allem diese Verstrickung aufzeigen. Das ist der Punkt. Dass es nicht den überobjektiven Journalismus allgemein gibt, ist klar. Außer bei uns natürlich, ne? Und der Mensch hier von Zapp, der das hier vorträgt, das war, glaube ich, auch einer von den Moderatoren von Heute Plus, wenn euch noch erinnert, das war dieses ultra-progressive Nachrichtenformat, wo es nur um Gerechtigkeit und so einen Scheiß ging, was sie da mal hatten beim ZDF. Und die andere war die Lemke, die jetzt Kontraste macht. Und die hat ja auch mal mit dem Solanum telefoniert, der hier bei uns im Podcast früher mal mit dabei war. Und ja, hat ihm irgendwie gesagt, ja, tut mir leid, habe ich dies und jenes nicht gewusst, dann ging es um Gamergate und so, weil die ja auch einen ultra schlechten Beitrag zu gemacht hatten. Und hinterher hat sie dann nur bei der Republika erzählt, dass er auch hin und wieder mal mit den Verschwörungsleuten irgendwie telefoniert. Also nach dem Motto, ja, ich bin so toll, ich rede dann auch mit denen. Aber dass sie im Endeffekt ihm dann recht gegeben hat, das hat sie natürlich nicht erzählt. Ja, aber wir können mal ein bisschen reinhören, was er so sagt. Wir haben ja eh nicht so viel heute. Hi, mein Name ist Daniel Brockerhoff. Ich bin Journalist, ich bin Nachrichtenmoderator im NDR Fernsehen und ich habe mich von der Regierung bezahlen lassen. Ich bin also angeblich ein gekaufter Journalist. Aber es ist nicht so, wie ihr denkt oder wie euch manche das glauben lassen wollen. Hat sie eigentlich auch das Beichel-Ding gemacht? Manche wollen, nee, das war ein anderer. Manche wollen euch das glauben lassen. Na hier, das sind die Verschwörer hier. Das sind die böse Sachen hier machen, die Einfluss üben wollen hier. Na, wir sind die objektiven Superjournalisten und so. Aber uns ist alles prima. Hier, guck mal, was die hier machen. Hier, guck mal. Würden Sie sich kritisch über Leute äußern, die Ihnen für ein paar Stunden Arbeit mehr als ein ganzes Monatsgehalt zahlen? Nein. Natürlich würden sie das nicht tun. Ja. Ja. Na, und jetzt erzähl uns mal, warum das keine legitime Kritik ist, Herr Brückerhoff. Nee, also mich hat niemand dafür bezahlt, dass ich im NDR erzähle, wie großartig Olaf Scholz die Klimakatastrophe bekämpft. Stattdessen habe ich das getan, was ich beruflich halt so tue. Ich habe Leute an. Ja, ich bin in meiner Blase und habe da diesen ganzen Krempel gefressen mit großen Löffeln und mache das von mir aus schon. Das ist uns auch klar, Herr Bröckerhoff, dass das auch ein Faktor natürlich ist, dass da nicht immer das große Geld winken muss, sondern dass eure Ideologie da auch nochmal über allem steht. Na, das ist schon klar. Und wenn der böse Kapitalist ankommt und sagt, hier, ich gebe dir Geld dafür, dass du irgendwie sagst, die Atomkraftwerke sollen länger laufen oder so, dass er dann eure journalistischen Prinzipien wiedererkennt und dann irgendwie sagt, nein, ich finde es falsch. Das ist uns auch klar, Herr Bröckerhoff, darum geht's auch nicht. Contaminated Population. Moderiert. Ich habe Diskussionsrunden geleitet und dabei kritische Fragen gestellt. Nur habe ich das halt auf einer Veranstaltung des Bundesumweltministeriums getan. Und damit bin ich nicht der Einzige. Es gibt eine ganze Liste voller Kolleginnen und Kollegen, die das auch gemacht haben. Und gerade uns öffentlich-rechtlichen Journalistinnen und Moderatorinnen wird jetzt vorgeworfen, wir hätten unsere journalistische Unabhängigkeit so verkauft. Die Annahme und der Vorwurf ist, wer einmal Geld von der Bundesregierung genommen hat, der kann nicht mehr unabhängig journalistisch über diese berichten. Nee. Schöner Strohmann. Ja, genau. Schöner Strohmann. Einmal. Ach, so ein Blödsinn. Der Vorwurf ist, dass das ein Interessenkonflikt dann ist. Und dass du ganz genau wissen musst, dass sich die Leute dann halt Gedanken darüber machen und sagen, nee, das wollen wir lieber nicht so haben. Und wir halten uns ja hier auf diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk für seine Unabhängigkeit eigentlich. Also, dass das eine Farce ist, das weiß auch eigentlich jeder außer euch. Und normalerweise erwarten die Leute da halt eben nochmal was anderes als bei Leuten, die sowieso bei einem Privatunternehmen arbeiten. Auch wenn die da auch natürlich auch an die gleichen journalistischen Grundlagen da gebunden sind. Aber das ist nochmal eine ganz andere Sache dann zusätzlich noch, obwohl es eigentlich dasselbe sein sollte, wenn man nur von der journalistischen Ethik her geht. Die Frage ist jetzt, wann ist diese Unabhängigkeit gefährdet? Es gibt bei dem Thema so... Ab dem ersten Punkt, wo es irgendwelche Interessenkonflikte gibt. Und da muss noch nicht mehr Geld fließen, ne? Siehe GEMA-Geld und so. Es kann auch um Freundschaften gehen, ne? Oder um irgendwelche Familienangehörigen oder ne, irgendwelche Partner oder irgendwelche Dinge. Es muss nicht nur immer um Geld gehen, kann auch um solche Sachen gehen. Ich habe das so verstanden, dass sie den Politikern auch gerne deswegen entgegenkommen, weil sie sonst keine Informationen mehr bekommen. So ähnlich das ist Apple auch noch eine Sache, die es gibt. Ja. Diese also da auch gar nicht groß bezahlt werden oder so vielleicht. Ne? Das war ja auch was sie früher, diese ganzen Progressiven alle, als der Irakkrieg mit diesem sogenannten Embedded Journalism da losging, Ja. Da war das ja großes Thema in dieser progressiven Blase. Und da haben sie das ja noch verstanden, dass das nicht geht eigentlich, dass man sich da halt aber für Zugang irgendwie anbietet. Und das ist ja auch das Problem bei diesen ganzen Entertainment-Geschichten und so. Diese ganzen Sachen, die da alle Disney-Filme über einen grünen Klee loben, weil sie halt wissen, wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie demnächst die Sachen nicht vorher zum Angucken. Und wenn sie halt erst später nacheinander drüber schreiben können, dann ist es halt zu spät. Ne? Also weit wahrscheinlich ja, nicht mehr, weil sowieso keiner mehr guckt. Mhm. Solche Sachen, das sind auch alles Probleme, ja klar. Ne? Also da gibt's ganz viele Dinge, wo sich die Leute halt Gedanken drüber machen, und zwar völlig zu Recht, weil das sind Interessenkonflikte dann. Der Rainer weist auch nochmal darauf hin, dass er gerade von unserem Geld finanziert und sagt, warum das okay ist, wenn er sich auch von der Regierung noch was zustecken lässt. Das ist eigentlich schon wieder pervers genug eigentlich. Ja, die Nebelmaschine halt, ne, die sie hier anwerfen. Das ist so unglaublich. Aber das ist Zapp. Dafür sind die da. So ein paar Grauzonen, so ein paar Graustufen. Aber es gibt auch ganz klare rote Linien. Und die will ich euch in diesem Video jetzt mal aufdröseln. Ja, kann ich jetzt schon mal sagen, macht er nicht. Also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ja, man muss halt Bescheid sagen und dann äußern sich die anderen dazu und ein Festangestellter ist was anderes als ein Freier. Ja, geil. Super. Das interessiert die Leute auch enorm und das ist auch total relevant. Diskussion um Nebenverdienste, die ist wirklich nicht neu, die kocht immer wieder hoch. Wir haben bei Zapp schon 2009 das erste Mal darüber berichtet, welche Nebentätigkeiten öffentlich-rechtliche Gesichter so hatten. Schaut mal hier. Sie alle gelten als kompetent und seriös. Doch sie sind nicht nur als Fernsehjournalisten aktiv. Sie sind auch begehrt als Referenten und Moderatoren. Petra Gerster, hier zu Gast bei der Sparkasse. Tom Buro, ihn mögen nicht nur Banken. Klaus Kleber. Seine Vorträge wollen viele. Jetzt ist 2009 schon eine Ecke her. Warum reden wir immer noch darüber? Oder schon? Aber wäre das nicht ganz einfach zu regeln? Wir stopfen, also ein Arbeitsvertrag, in dem drinsteht, wir stopfen euch den Arsch bis hinten in mit Kohle voll. Deswegen habt ihr solche Sachen einfach nicht zu machen. Punkt. Man müsste das den Leuten einfach verbieten. Weil warum ist das denn nötig? Die verdienen teilweise so unsagbar viel Geld. Aber ich weiß, was so Leute wie der jetzt, Buro. Diese Geschichte, auf welchem Level. Diese Geschichte, ist euch was aufgefallen? Was haben Sie jetzt hier gerade problematisiert? Verträge mit Privatunternehmen. Ne? Das ist böse. Das ist richtig, ja. Aber der Regierung den Lörres zu lutschen, das ist doch super. Da kann auch keiner was gegen haben, hallo? Das ist eine andere Sache. Ja, das ist ja ganz was anderes. Das sind ja die Blüten. Ist auch was anderes, aber deswegen lenken sie ja davon ab damit mit ihr. Ja, ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Ja, redlich ist das irgendwie nicht. Also, weil wenn die Sparkasse dich nicht mehr beauftragt, dann gehst du halt das nächste Mal woanders hin, hältst da einen Vortrag. Also ist auch zu kritisieren, was sie auch tun, aber mir fällt es halt eben sofort auf. Ne? Da ist so nach dem Motto, mal uns könnte ja kein Vorwurf machen. Hier, guck mal, wir haben schon vor etlichen Jahren irgendwie einen Beitrag gemacht und da haben wir ja kritisiert, dass die Leute, die gehen zum Kapitalisten und sagen da irgendwie was. Das geht natürlich nicht. Das haben wir ja aufs Schärfste kritisiert, aber unsere bei jedem Zweifel erhabene Regierung, die ist doch so hochseriös, wenn die uns Geld geben, damit wir kritische Fragen stellen, ne? Das war ja auch gerade sein Framing. Da ist alles bestens. Also, hallo? Und was ist überhaupt mit den ganzen ARD-Intendanten, die früher Regierungssprecher waren? Wie viel sind das mittlerweile? 2, 3, die wir da hatten und so, ne? Also, ja, weiß ich nicht, aber mich erinnert das daran, dass die Fragen in dieser Bundespressekonferenz auch teilweise ganz schön low-level sind. Oder die Fragen dann danach, warum jetzt das Klimagesetz nicht noch härter ausgefallen ist. Ja, aber auch das ist wieder diese Geschichte, wo ich eben schon meinte, was auch sein Beispiel war. Das machen die ja umsonst. Das machen sie ja gerne. Na, also dafür nehmen sie ja nichts. Das ist einfach nur, weil sie ja in der gleichen Suppe da schon hochgekommen sind und das machen sie ja gerne, da brauchen sie keine Steuerung oder Befehle oder Geld für. Das ist schon klar, ja. Ja, da kommen sie sich gerne gegen. Aktuell, im Januar, da hat die Taz herausgefunden, dass Ex-Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis für ihr Interview auf der Republika 2022 mit Olaf Scholz, Bundeskanzler, Geld bekommen hat. Und zwar vom Bundeskanzleramt direkt. Es hat hier tatsächlich noch nie ein Bundeskanzler gesprochen. Das ist absolut neu. Das war ein Riesenaufreger und noch am selben Tag hat dann die AfD-Bundestagsfraktion eine kleine Anfrage gestellt an die Bundesregierung und in der wollte sie Folgendes wissen. Sind in den letzten 5 Jahren vergütete Aufträge, Honorare oder sonstige Zahlungen von Bundesministerien oder Bundesbehörden an freie, festangestellte, neben- und hauptberufliche Journalisten ergangen und wenn ja, welche? Die Anfrage bezog sich also auf alle Journalistinnen und Journalisten, die es so gibt, sowohl aus dem öffentlich-rechtlichen als auch aus den privaten Medien. Die Bundesregierung. Und das ist natürlich auch total relevant, weil. Richtig, das ist scheißegal. Genau. Die Regierung hat dann geantwortet am 1. März und hat eine Liste geliefert, nämlich die Drucksache 20-5822. Auf der Liste standen dann in einer ersten Fassung rund 200 Journalistinnen und Journalisten, aber anonymisiert, also mit Pseudonymen, die waren alle durchnummeriert. Trotzdem wurden einige relativ schnell enttarnt. Zum Beispiel eben Linda Zervakis, dann die Tagesschau-Sprecherin Judith Rakers, aber auch die damalige ZDF-Brüssel-Korrespondentin Anne Gellinek und Johannes B. Kerner. Insgesamt zahlte die Bundesregierung laut dieser ersten Liste von 2018 bis Anfang 2023 rund 1,47 Millionen Euro an 197 Journalistinnen und Journalisten. Warum jetzt erste Liste? Es gibt mittlerweile noch eine zweite, kommen wir gleich zu. Einer, der das Ganze ziemlich kritisch betrachtet. Ja, das ist unser Typ. Das ist schon pro Journalist gar nicht so wenig Geld, ne? Gut für den Zeitraum. Warum die Liste problematisch ist, hören wir jetzt. Habt ihr schon eine Idee, warum die problematisch ist? Weil die Hass erzeugt. Nee, falsch. Das stimmt nicht. Ja. Okay, hör mal. Genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns als öffentlich-rechtliches Medienmagazin jetzt dieser Diskussion stellen. Beziehungsweise, ja, ich tue das. Denn von den genannten Kolleginnen wollte niemand mit uns vor der Kamera sprechen. Ich mache mich also quasi jetzt hier als Einziger zur Zielscheibe. Dabei könnte ich mich genau... Ja, super, ne? Wir haben eigentlich nichts zu sagen. Ja, warum vielleicht? Weil das nicht zu rechtfertigen ist. Und das wissen die auch. So gut wegducken, denn ich stehe gar nicht auf also dieser Liste, obwohl ich diesen eingangs erwähnten Auftrag für die Bundesregierung angenommen habe. Dazu später noch mehr. Und damit kommen wir jetzt zu einer Vielzahl von Problemen, die sich mit dieser Liste auftun, wenn man die sich mal genauer anschaut. Und das betrifft auch die überarbeitete Fassung, die uns jetzt seit ein paar Tagen vorliegt. Und die ist noch mal länger. Da stehen noch mal 70 mehr Pseudonyme drauf als auf der anderen. Erstes Problem: Die Liste ist lückenhaft. Wir haben gleich mehrere Beispiele gefunden, meins inklusive, wo Kolleginnen für den Staat oder für Ministerien Veranstaltungen moderiert haben, die aber gar nicht auf der Liste draufstehen. Zweites Problem, die Liste enthält auch... Ja, wenn ich mich da richtig erinnere, erzählt er nachher noch, dass er kein Geld dafür genommen hat für die Geschichte. Und das würde auch erklären, warum er da nicht draufsteht. Problem gelöst. In der Tat. Aber hier sagt er jetzt auch so, hier sagt er auch, enthält auch Sachen, wo kein Honorar floss. Wahrscheinlich kein Honorarfluss. Ja. Okay. Manche auch nicht, die waren so irrelevant. Aufträge, für die höchstwahrscheinlich überhaupt kein Honorar geflossen ist. Beispiel Anne Gellinek. Die hat am 29.08.2022 eine Gesprächsrunde moderiert zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auf unsere Anfrage hat Gellinek dann geschrieben, ich nehme prinzipiell kein Honorar und das war bei dieser Diskussion genauso. Das wäre in der Tat auch ziemlich schwer vorstellbar, denn Anne Gellinek ist festangestellt beim ZDF. Damals war sie noch ZDF-Korrespondentin in Brüssel. Mittlerweile hat sie da eine Leitungsfunktion. Problem. Ja gut, wenn er natürlich jetzt, ich kann mir schon erklären, woher das wahrscheinlich kommt. Das wird wahrscheinlich daher kommen, dass wenn diese Anfrage trullert rein, dann wird das in die Ministerien gegeben zum Beantworten und die Ministerien werden das sicherlich unterschiedlich beantworten. Also... Ein paar von denen haben wahrscheinlich alle aufgeschrieben, auch wenn die gar nichts bekommen haben. Ein paar von denen haben wahrscheinlich die nicht aufgeschrieben, die nichts bekommen haben. Ja, und so erklärt sich das dann auch, dass da unterschiedliche Sachen draufstehen dann auf der Liste. Aber diese Veranstaltung mit der Jelinek und den beiden, das war bestimmt spannend. Ja, oder vielleicht ist auch die Frage, ist es ein Honorar oder haben sie ihr nur die Reise bezahlt, ein Hotel oder so? Dann haben sie das da vielleicht auch draufgeschrieben. Und Erstattung, ja. Ja, solche Sachen vielleicht. Na, also weiß man nicht genau, aber das ist auch nicht das Problem. Das ist nicht das Problem, weil die haben ja eh nicht geschrieben, was die Leute alle jeweils bekommen haben, sondern die haben das eher alles nur summiert, sodass man da ja sowieso nicht genau weiß, wer was bekommen hat. Und wenn sie das vielleicht mal ein bisschen transparenter alles gemacht hätten, dann müsste man sich jetzt auch nicht fragen, was ist. Aber es bleibt ja bei den 1, irgendwas Millionen und dadurch, dass da ja noch Leute mit bei sind, angeblich die gar nichts bekommen haben, das macht es ja im Prinzip nur noch schlimmer, weil das ja eigentlich die Durchschnittssumme von den Leuten, die was bekommen haben, ja noch in die Höhe hebt, wenn man die rausnimmt. Also, das ist also auch eine Kritik, die aus meiner Sicht vollkommen ins Leere geht. Problem Nummer 3, es ist aus der Liste überhaupt nicht ersichtlich, wer jetzt wie viel verdient hat, denn die Liste gibt nur Gesamtsummen der einzelnen Ministerien heraus. Die Berichterstattung hat sich... Ja, das ist aber nicht relevant für, ob das ein Problem ist oder ob das nicht ein Problem ist, dass sie da Geld für nehmen, für irgendwelche Sachen. Dafür ist es überhaupt nicht relevant. Na, also da kannst du ja gerne dich bei der Bundesregierung beschweren für diese Aussage, die sie da getroffen haben, in der Art, wie sie sich entschlossen haben, diese Frage zu beantworten. Aber das ist ja nicht das Problem der Leute, die sich darüber aufregen jetzt, dass da überhaupt Geld fließt für irgendwelche Journalisten von der Regierung. Die ist einfach gemacht und hat einfach so Durchschnittswerte errechnet, aber die sagen im Endeffekt auch nichts aus, weil es kann sehr gut sein, dass Menschen mit einem großen Namen sehr viel mehr Geld verdient haben als Leute, die nicht so bekannt sind oder manche haben vielleicht auch gar nichts bekommen, wie zum Beispiel Anne Gellinek. Außerdem unterscheidet diese Liste überhaupt nicht danach, welche Art von journalistischer Arbeit der oder diejenige jetzt eigentlich macht. Da steht ein Johannes B. Kerner neben einer Linda Zerbakis. Johannes B. Kerner ist ja Unterhaltungsmoderator, der hat mit Politik eigentlich überhaupt gar nichts am Hut. Linda Zerbakis war eine der bekanntesten Tagesschau-Sprecherinnen, also ein Gesicht der größten und bekanntesten deutschen Nachrichtensendung im Fernsehen. Das ist auch totaler Kappes. Der Kerner hat vielleicht nicht explizit Politik gemacht, aber Hätte immer eine Labersendung und die Zerwakis hat Meldungen vorgelesen. Das ist, ja, die hat jetzt große ja auch Kenntnis eine Labersendung. Die hat doch jetzt hat sie eine Labersendung, ja. Jetzt hat sie eine Labersendung, das stimmt natürlich. Ja, aber das war ja auch jetzt erst mit dem Scholz. Das war ja nicht zu ihrer Tagesschau-Sprecherzeit. Okay, ja, aber den Gerner kannst du da nicht so, finde ich. Naja. Ja, also, ja, das ist ein Unterschied schon, ja, ob das jetzt ein Unterhaltungsmoderator ist oder nicht. Aber trotzdem, also ich meine, es, ja, die Kritik bleibt ja trotzdem dadurch erhalten. Die wird dadurch in keinster Weise entkräftet, sorry. Und das ist ja, ja das, was sie jetzt gerade probieren. Das ist ja jetzt diese Nebelmaschine. Nebelmaschine, genau. Das war das Wort, nach dem ich gesucht habe, ja. Und jetzt moderiert sie eine, naja, mehr oder weniger politische Sendung bei ProSieben. Wenn ihr jetzt Nähe zum Bundeskanzler vorgeworfen wird, dann ist das in meinen Augen schon ein bisschen was anderes, als wenn es sich dabei um Johannes B. Kerner handelt. So, und damit kommen wir jetzt zu mir und meinem Regierungsauftrag. Ich arbeite seit über 13 Jahren für öffentlich-rechtliche Medien. Ich arbeite jetzt im NDR Fernsehen als Nachrichtenmoderator. Das heißt, ich moderiere die Spätausgabe von NDR Info, dem Hauptnachrichtenformat im NDR Fernsehen. Und ich bin Instagram-Host von ZAP, also von unserem Medienmagazin. Und da könnt ihr mich jetzt völlig zu Recht fragen, warum ausgerechnet ich einen Auftrag und das Geld eines Bundesministeriums angenommen habe. Konkret geht es um die Veranstaltung 50 Jahre Umweltprogramm. Die habe ich am 22. Juni 2021 für das Bundesumweltministerium in Berlin moderiert. Bekommen habe ich dafür 5.800 Euro brutto und die Umsatzsteuer kam noch oben drauf. Die Veranstaltung selber bestand aus einer Rede der damaligen SPD-Ministerin Svenja Schulze und dann zwei Diskussionsrunden mit unterschiedlichen Teilnehmern, die ich dann geleitet habe. Und das für mich Wichtige war, warum ich diesen Job angenommen habe, man hat mir von Seiten des Ministeriums nicht da reingeredet, wie ich diese Diskussionsrunden leiten soll. Und das waren noch wirklich sehr kontroverse Runden. Das war für mich journalistische Arbeit. Ich habe das Ganze vorher dem ZDF vorgelegt, wo ich zu der Zeit moderiert habe. Ich musste denen auch bei Vertragsunterzeichnung zusagen, dass ich alle externen Aufträge, die ich so reinbekomme, dass ich die zuerst dem ZDF vorlege und dass die mir dann sagen, was sie davon halten. Und in dem Fall haben sie gesagt, ja, kannst du machen. Ja. Ja, schön und so, ne? Aber sorry. Leute fragen sich dann trotzdem, warum Journalisten das machen. Also, weil, ja, es geht halt nicht. Also, und das hast dein Job, Bossen und so Bescheid gesagt, ja, aber wer sagt denn den Leuten, die sich deine journalistische Arbeit da sonst angucken, wer sagt denen denn Bescheid, dass du auch Geld von irgendwelchen Ministerien nimmst oder so? Genau, müsste eigentlich so ein Disclaimer haben. Und auch Geld von der Regierung. Ah ne, Geld hat er nicht genommen. Ah! Ja doch, er hat ja doch Geld genommen, hatte ich mich getäuscht. Er hat gesagt 5.800 Euro. Ja. Na gut. Natürlich auch nicht für einen Tag wenig. Arbeit auch schon Geld, ne? Also... Könnte man auch davon reden, dass da vielleicht mehr bezahlt wird, als sein müsste. Ja, und das ist ja ganz hübsch. Haufen Leute sich finden, die für 5, 8 irgendwie auch vorsteuern. Ich habe auch ein paar kritische Fragen gestellt. Also meine kritische Frage an die Schulze wäre ja, trauen sie sich überhaupt noch irgendwas zu tun, hier, nachdem sie diesen Solarradfahrweg eingeweiht haben, der irgendwie 2 Wochen später in Flammen aufgegangen ist? Das ist eigentlich das, was bei mir da immer kleben bleibt von der. Also ein Solarradweg, den sie verkauft haben. Solar freaking Roadways. Und wo sie dann irgendwie medienwirksam mit ihrem Fahrrad drüber geradelt ist und gesagt hat, ja, das ist die Zukunft. Und 2 Wochen später oder so war da eine Plane drüber, weil das ganze Ding in Flammen aufgegangen ist, sobald die Sonne drauf fällt. Weil es mich eine Schnapsidee ist, irgendwelche Solarpaneele in den Boden einzulassen. Ob sie denen an den Faible führen. Ja. Ja, mach doch mal unsere schwankungsunempfindliche Grundenergie ein bisschen aus. Das nervt doch. Ich bin ja eigentlich auch kein Freund von Leuten, die mit dem Zeigefinger erklären. Schwierige Fälle. Zum Beispiel der Fall Nadja Kajuli. Dieser Fall steht auch nicht auf der Liste. Nadja Kajuli kennt ihr vielleicht von STRG F oder als Moderatorin des ARD-Mittagsmagazins, produziert vom RBB. Im Sommer 2022 hat sie den Bürgerdialog mit Bundeskanzler Olaf Scholz moderiert, und zwar beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Und ja, das ist genau die Veranstaltung, für die ich auch angefragt wurde ein paar Jahre vorher und von der mir das ZDF abgeraten hat. Freue ich mich jetzt sehr zu sagen, herzlich willkommen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und jetzt. Ja, also sie hat das gemacht und er wird uns jetzt gleich sagen, dass die auf Anfrage auch nichts aussagen wollte, warum sie das gemacht hat. Also es ist sehr hilfreich alles. Ihm haben sie gesagt, so, nee, immer mit dem will ich mich nicht sehen lassen, das lieber nicht. Die meisten von uns sind freie Mitarbeitende im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das heißt, fast niemand, der sein Gesicht in die Kamera hält, der da ein Mikrofon hält oder einen Beitrag macht, ist festangestellt. Wir werden pro moderierter Sendung bezahlt oder pro produzierter Sendeminute oder auch mal pro Arbeitstag. Aber wenn wir nicht arbeiten können, dann gibt es auch kein Geld. Das heißt, ja, wenn ihr nicht das Lied der Leute singt, dann gibt es auch kein Geld. Und das werfen euch die Leute ja zum Beispiel auch vor, dass das ja nichts bringt im Endeffekt mit dem ganzen Kram. Da hätte ich diese ganzen Festen freien. Ja. Und ja, die müssen ja dann auch 100% auf Linie sein. Was ist das für ein Frei? Ja, also ist auch nichts frei dann da. Kann man auch kritisieren. Heißt aber auch, man kann uns von einem Tag auf den anderen vor die Tür setzen und sagen, danke, tschüss, das war's. Und weil die Sender wissen, dass das eigentlich totaler Bockmist ist, erzählen die uns die ganze Zeit, ey, bitte baut euch noch ein zweites Standbein auf. Heißt, arbeite noch bei einem anderen Sender, was ziemlich schwierig ist. Oder schreib halt ein Buch. Oder werd Yoga-Lehrerin. Oder moderier halt Veranstaltungen. Aber achte dabei bitte immer auf... Ja, mach PR und achte bitte immer auf mögliche Interessenkonflikte. Ja, da hast du ja jetzt den... Das ist genau der Punkt. Na, achte auf mögliche Interessenkonflikte, ja. Und das sehen die Leute jetzt halt bei diesen Dingen. Und da kannst du noch so viel sagen, ja, aber es sind ja unterschiedliche Fälle und so weiter und so fort. Ja, und es sind wirkliche Interessenkonflikte halt, weil allen von diesen Fällen, wenn die da Geld für nehmen oder über irgendwen reden. Ich meine, wir haben doch gerade erst diese ganzen Skandale gehabt mit dieser, was war das, Tante vom, was auch irgendwie NDR oder so, wo ihre Tochter diese PR-Agentur hatte und dann die ganzen Kunden von der PR-Agentur alle irgendwelche Beiträge gekriegt haben. Jo. War das nicht skandalig? Dachte, das war normal. Ja, und da sind wir auch so drüber hinweg gerauscht im Endeffekt, ne? Also ich glaube, Zapp hat das schon auch thematisiert gehabt, aber ja auch wieder nur auf die Art. So nach dem Motto, ja, da waren schon Sachen, die waren nicht in Ordnung auf jeden Fall, aber es wird natürlich auch total aufgebauscht und so. Und jetzt gehen wir wieder über zur Tagesordnung. Das Standbild ist mir aber gut. Inklusive Unterschrift. Auf mögliche Interessenkonflikte. Dafür haben die Sender auch Compliance-Regeln oder auf gut Deutsch Verhaltensregeln eingeführt, an denen wir uns orientieren sollen, was geht und was nicht. Und im NDR steht zum Beispiel da drin, wir lehnen Nebentätigkeiten, Geschenke, Einladungen und Rabatte ab, die unsere Unabhängigkeit in Frage stellen könnten. So sehr ich als Beitragszahler und als... Ja, schön. Da habt ihr sicherlich auch viele Beispiele aus der Privatwirtschaft, wo ihr Sachen nicht macht, ne? Also... Von irgendwelchen Firmen lässt ihr euch wahrscheinlich nicht einladen zu irgendwelchen Sachen, aber wenn dir die Regierung sagt Hallo, ja, dann sind wir doch voll dabei. Ist doch die gute Regierung. Als kritischer Journalist verstehe, dass das wichtig ist und auch dahinter stehe, sehe ich hier vor allem ein systematisches Problem. Denn ich soll in meiner Arbeit unabhängig sein, aber ich bekomme dafür im Gegenzug vom NDR relativ wenig Sicherheiten. Das ist, sorry, paradox und finde ich nicht besonders fair. Wie ja, das sind alles Scheinselbstständige, ne? So hat man das früher genannt. Ja, das ist auch eine komische Sache. Wenn du nur einen Auftraggeber hast. Die haben ja dann ihre festen Freien halt. Ne? Das ist ja sowieso schon ein Widerspruch in sich eigentlich. Absolut. Eine Doppelaushälfte. Gewinnverlust. Ja. Teil das Problem mit den Freien. Das System, was Sie richtig beschreiben, mit der prekären Beschäftigung, mit der schlechten Bezahlung, produziert diese Versuchung, denen dann manche unterliegen. Das ist. Die Schlesinger wurde aber nicht schlecht bezahlt. Und diese Tante da, die mit ihrer Tochter der PR-Agentur, die wurde auch nicht schlecht bezahlt. Die war auch nicht frei und so. Wie kann das überhaupt kommen, dass sich so ein System mal einbürgert, dass sie dann die Leute da so ausnutzen, sozusagen? Warum stellen die nicht vernünftig an? Ja, aber, das ist auch richtig, aber das ist eigentlich eine andere Diskussion. Also ich muss auch an der Stelle sagen, das ist hier auch wieder Ablenkung vom Thema, so nach dem Motto, ihr habt doch mal Mitleid mit den Leuten und so weiter und so fort. Und er hat ja auch gerade erzählt, ja, das ist ja so unterschiedlich. Da sind ja auch Leute dabei, die richtig viel Geld bekommen, weil sie so bekannt sind, ja. Und die sind dann auch alle freie Mitarbeiter, oder wie? Der Trick, dass die Leute machen, ist ja, die gehen ins Fernsehen, dann bekommen sie eine gewisse Öffentlichkeit und dann sagen sie, okay, ich mache die Sendung weiter, aber mit meiner eigenen Produktionsfirma und da wird das Geld verdient. So ist Stefan Raab ja auch sehr reich geworden. Ja. Das ist nicht nur bei Öffentlich-Rechtlichen so, nur bei Öffentlich-Rechtlichen sollte da noch mehr drauf geachtet werden, dass das nicht passiert. Ja. Aber Anne Will produziert Anne Will oder hat Anne Will ja auch mit einer eigenen Produktionsfirma für die ARD. Oder ja, nur fassen da ein Loch. Firmen da die Leute aus, das ist doch auch nicht in Ordnung. Selbe. Ach ja. Ja, das meinen die damit. Ach, wieso? Chewbacca-Verteidigung. Eigene Firma gründen. Du könntest das Thema ausnutzen, warum macht ihr das nicht? Ja, aber das ist halt überhaupt gar nicht das Problem, weil er hat ja gerade selber gesagt, wie ich gerade auch schon gesagt habe, dass es ja auch diese ganzen bekannten Leute gibt, die ja da trotzdem diese Sachen annehmen. Und die machen das ja dann nicht, weil sie so prekär beschäftigt sind und sich ein zweites Standbein aufbauen müssen. Nee, weil sie sich gebauchpinselt fühlen, ne? Ja, oder weil sie halt Fans sind von dem, was da gerade an Politik gemacht wird. In der Regierung. Na gut, so viel dazu. Ja. Überall Verschwörung. Überall Verschwörung, ja. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Hier ist ein Interview mit einem Philosophen und Literaten. Der hat ein Buch über Verschwörungstheorien geschrieben. Da geht es um, der Titel ist Die postoptimistische Gesellschaft. Und generell vertritt er die Position, dass man mit Verschwörungstheorien anders umgehen muss, als es bis jetzt der Fall ist. Ich lese einfach ein paar kurze Sachen vor. Wenn man den Begriff Verschwörungstheorie ernst nimmt, dann besteht sie erstmal nur in der Annahme, dass hinter dem Geschehen, das wir beobachten können, eine Gruppe von Leuten steckt, die im Geheimen gewisse Ziele verfolgt und dafür relativ abgestimmt vorgeht. Das ist erstmal eine Annahme, wie sie auch in der Wissenschaft durchaus vernünftig vertreten sein kann. Selbst die Naturwissenschaften kennen solche Annahmen, wobei es natürlich keine geheimen Mächte, sondern zum Beispiel Kräfte und Teilchen sind, die man nicht direkt beobachten kann, deren Existenz aber vieles erklären würde. Bei der Erklärung politischer Vorgänge ist es immer eine vernünftige Annahme, das Wirken von Verschwörungen für möglich zu halten. Aber die Rationalität von Verschwörungstheorien ist da fragwürdig, wo angenommen wird, dass alles, was in Politik, Öffentlichkeit und Medien beobachtet werden kann, letztlich von Verschwörungen gesteuert sei. Kritischer Journalismus oder auch Widersprüchlichkeit unter Verschwörungen selber bieten letztlich immer die Chance, dass Verschwörungen ans Licht kommen. Dazu würde ich sagen, es sei denn, es gibt einen politischen Willen, dass solche Sachen nicht weiter verfolgt werden, dann wird darüber nicht mehr gesprochen. Er nimmt hier beispielsweise die Nord Stream Pipeline als Beispiel, dass er sagt, so ja, da ist ja offensichtlich eine Verschwörung passiert, man weiß noch nicht genau, was genau passiert ist. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht. Es ist klar, dass es Leute gab, die zum Beispiel die Pandemie zum Anlass nehmen konnten, um allgemeine Regeln zu verschärfen und Mechanismen zu etablieren, die Grundrechtseinschränkungen erleichtern. Das ist eine legitime These. Auch, dass solche Leute eine überschaubare Infektionswelle zur Gefahr für die Menschheit hochstilisieren, um ihre Pläne umsetzen zu können, ist plausibel. Unabhängig davon, ob es mehr oder weniger gut funktionierende Verschwörungen sind oder nur einflussreiche Leute mit guten Beziehungen, muss man gegen solche Tendenzen angehen, sie aufdecken und vor ihren Gefahren für Freiheit und Demokratie warnen. Deshalb ist mir eine Verschwörungstheorie, die übers Ziel hinausschießt, lieber als Leute, die meinen, es sei doch alles super und transparent, weil das in der Regel nicht der Fall ist, selbst bei guten Systemen. Auffällig ist, dass gerade bei uns in Deutschland in der Krise immer Experten ausgewählt wurden, die mit der Regierungsmeinung konform gingen, die Politik stützten und womöglich sogar noch ein wenig radikaler waren, als die Politik es dargestellt hat. Meistens waren sie so radikal, wie die Politik gerne wäre, die dann aber Kompromisse macht, in Anführungszeichen. Es ist ein Trend, der die Wissenschaft und es ist ein Trend, der der Wissenschaft und der intellektuellen Debatte im Kern schadet, weil nicht ums Argument diskutiert wird, sondern um die Frage, wem die Leute schlicht glauben sollen in dieser Verschwörungstheorie-Debatte. Die Welt ist so kompliziert geworden, die Informationszuflut so massiv, dass viele Menschen sich nicht mehr mit Argumenten auseinandersetzen wollen, sondern an Thesen abarbeiten. Was dem einen nicht passt, wird zur Verschwörung und darf nicht geäußert werden. die Leute, die so gern vor Verschwörungstheoretikern waren und alles darüber erklären, dass Verschwörungstheoretiker die einfachen Leute manipulieren würden, hängen letztlich auch eine Verschwörungstheorie an. Alles, was ihnen nicht passt, schieben sie eine Verschwörung in die Schuhe, eine Verschwörung von Verschwörungstheoretikern. Ja. Ja, ein ganz amüsant zu lesender Text, nichts Neues natürlich, aber ja, fand ich ganz interessant, wollte ich vorstellen. Bleiben wir bei Verschwörungstheorien. We don't have any viable way of countering conspiracy theories. Hier haben einige Gesellschaftswissenschaftler einige Metastudien ausgewertet und im Endeffekt ist dabei rumgekommen, dass es gibt sehr viele Studien, die beschreiben, okay, welche Möglichkeiten können wir haben, um gegen Verschwörungstheorien vorzugehen, die halt in Leuten quasi gebildet werden. Da geht es Anti-Desinformationskampagnen und manche Leute sagen auch, man kann die Leute quasi impfen gegen Desinformationen. Diese ganzen Methodiken wurden halt hier immer untersucht in verschiedenen Studien und diese Studien wurden ausgewertet. Methods such as presenting rational counterarguments, also rationale Gegenargumente, ridicule, also sich drüber lustig machen, or labeling conspiracy theories as such, also die als Verschwörungstheorien bezeichnen, aren't effective at countering either specific conspiracy theories or people's general tendency to believe them. In fact, the labeling method backfires by slightly increasing conspiracy beliefs. Also wenn man eine Verschwörungstheorie als Verschwörungstheorie bezeichnet, dann glauben mehr Leute daran, Punkt 1. Punkt 2, rationelle Gegenargumente werden zwar gehört, aber von Leuten, die die Verschwörungstheorie anhängen, die gehen dann eher davon aus, dass es ein vorgeschobenes Argument ist, das zu glauben. Also generell gilt, wenn jemand eine Verschwörungstheorie glaubt, muss er selber davon wieder entüberzeugt werden. Also sich selber davon entüberzeugen, äußere Beeinflussung der Methoden, die immer diskutiert werden und die ja auch von sehr vielen NGOs praktiziert werden, die beispielsweise in Deutschland von Demokratie leben und anderen Methoden finanziert werden. Diese ganzen Methoden funktionieren einfach wissenschaftlich gesehen nicht, erreichen nicht das, was sie sollen und haben nur einen einzigen Zweck, und zwar politisches Messaging, politische Kommunikation, allerdings nicht rationelle Denkprozesse anstoßen, sondern nur politische Kommunikation. Ja, so viel dazu. Also Kampf gegen Verschwörungstheorien ist unwissenschaftlicher Blödsinn. Ja, finde ich schön. Tja, manchmal ist es vielleicht auch nicht so wichtig, ob es eine Verschwörungstheorie ist oder nicht. Wenn die Verschwörungstheorie oder die Theorie dahinter irgendwie sehr negativ war und es entwickelt sich sehr negativ, wie es da sozusagen vorgedacht wurde, dann ist es eben negativ und peng. Ne? Ist auch egal, ob es eine Verschwörung ist oder nicht. Das ist wieder Framing, was du meinst. Ja, klar, das ist klar. Tja, ja. Oh, hier kommen wir zu einer ganz schlimmen Story. Ist die bayerische Justiz mit Transmenschen überfordert? Betroffene erhebt Vorwürfe. Was ist der Dame passiert? Fast 2 Jahre lang war Annemarie Haus in bayerischen Haftanstalten inhaftiert. Ohne Laserepilation, ohne Spezial-Make-up, ohne Perücke, ohne Möglichkeit zurechtzumachen, wie sie sagt. Ihr seht das jetzt vielleicht nicht, aber das ist ein sehr langer Text, der dieses Leidensschicksal der Dame beschreibt. Man muss dazu sagen, die Dame ist halt wirklich eine tragische, tragische Geschichte, wie sie im Gefängnis gelandet ist. Sie hat österreichische Staatsbürgerschaft und deutsche Staatsbürgerschaft und in Österreich ist sie als Frau anerkannt und in Deutschland ist sie als Mann anerkannt. Und dann hat sie quasi sich selber offiziell angestellt, so doppelt Sozialhilfe und andere Sachen kassiert. Und dann wurde sie wegen Betrugs zu 3 Jahren verurteilt. Ja, sie hat den Staat betrogen. Haus ist doppelte Staatsbürgerin. Sie hat den deutschen und österreichischen Pass. Eine Personenstandsänderung ist hier kompliziert als in Österreich. In ihrem deutschen Pass steht weiterhin ihr männlicher Geburtsname. Annemarie Haus nutzte diesen unglücklichen Umstand zu ihrem Vorteil. Sie stellte sich selbst gegenseitig an und bezog auf diese Weise mehrfach Leistungen wie Krankengeld, bis sie aufflog. Ja, also wie gesagt, die Dame, hartes Schicksal. Absolut nicht selbst verschuldet und auch überhaupt nicht klischeehaft, dass sie irgendwie ihre Transsein irgendwie zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzt. Nein. Tja, und sie leidet halt unter dem bayerischen System, weil das ist überkommen. Männer und Frauen dürfen sich in Haft nicht begegnen. Das ist ja generell schon sexistisch. Ja, sie wurde teilweise isoliert, auf eigenen Wunsch auch isoliert, von der allgemeinen Population ferngehalten, weil sie sich selber nicht wohlgefühlt hat, weil sie hat halt Brüste, aber ist untenrum noch nicht operiert. Und ohne ihre Perücke und ihr Make-up hat sie sich einfach schlecht gefühlt in der Öffentlichkeit. Das ist schon ein sehr hartes Schicksal. Und dieses Schicksal trifft halt Millionen von Menschen. Es gibt in Bayern, also eine Studie wurde noch gemacht, in Bayern gab es zu diesem Zeitpunkt 6 Betroffene in Haft, also ein Massenphänomen. Und was sie dabei erfahren habe, sei haarsträubend gewesen. Ganserer berichtet nicht nur von Unterbringung in der falschen Haftanstalt, sondern auch von fehlender Psychotherapie, verweigerten Hormonbehandlungen und anderen Hilfsmitteln wie einer Perücke, die nicht gestattet wurden. Also das mit der Psychotherapie und der Hormonbehandlung sind schon mal 2 andere Sachen, außer Spezial-Make-up und Perücke. Unmenschliche Bedingungen, sage ich nur. Und natürlich absolut gerechtfertigt, dass die FAZ der Dame hier so einen ganz, ganz, ganz langen Artikel widmet. Ne? Ich zitiere weiter. Der Blick in den Spiegel wurde für Annemarie Haus zur Belastung. In der Öffentlichkeit zum Haftausgang wollte sie so erst recht nicht. Das können Sie ja wohl mal 4 Stunden machen, sei ihr in einem Gespräch entgegen worden. Nein, sagt Haus, kann ich nicht. Ja, also deswegen ist sie lieber in ihrer dunklen Zelle allein geblieben, als rauszugehen. Und das ist dann natürlich Misshandlung durch die Justizbehörden. Ne? Was sie da mit der bayerischen Justiz erlebt habe, würde sie anderen gerne ersparen, sagt Annemarie Haus. Denn sie sei ein Mensch, der sich zu wehren wisse, der auch mal einen frechen Spruch mache. Aber jemand, der nicht so stabil ist, hängt sich vielleicht auf, sagt sie. Und das kann und soll heute im Jahr 2023 nicht mehr sein. Nochmal einen schönen Punch am Ende rein. Andere hängen sich auf. Ja, ne, das ist. Vor allem Transmenschen sind ja besonders suizidgefährdet. Was dann natürlich nur an der Diskriminierung liegt, wo wir hier ein Beispiel haben. Ich meine, eine Perücke und Make-up, ne, andere Sachen kann man ja verstehen, ne? Ich meine, sie hat zum Beispiel gesagt, gut, wenn ich mit Männern da bin, dann habe ich Angst, dass die mich sexuell reizend finden und vergewaltigen. Ja, okay, aber sich dann gleichzeitig zu beschweren, dass sie nicht ihr Make-up und ihre Perücke bekommt, passt alles halt perfekt zusammen. Wie gesagt, danke nochmal an dieser Stelle an die Frankfurter Allgemeine, dass sie hier umfassend um dieses Thema berichtet hat, weil es kann echt so nicht angehen. Und die bayerische Justiz, die soll sich mal schämen. Dufte, alter Knorke. Ja, die dufte Zukunft des Sports. Es sollte keinen Männer- und Frauensport mehr geben, sondern Sport für alle. Das Sci-Fi-Kino macht es vor. Noemi Molitor ist Redakteurin bei der Taz und hat Schwierigkeiten, die Realität von Hollywood-Filmen zu unterscheiden. Wobei ich schon die Bildunterschrift für den ersten komischen Eindruck irgendwie hier hernehmen muss, weil Elliot Page im Film Whippet von 2009, soll das ein Witz sein? Alles andere wäre Hassrede. Ja, aber guck dir die Person auf dem Bild doch mal an, ist das Elliot Page? Ja, alles andere wäre Hassrede. Aber damals hieß diese Person noch gar nicht. Und sie war... Ah. Aber an der Scheune steht... Das ist Elliot. Ja, finde ich schon großartig. Also jeder, der mal die Schauspielerin Ellen Page gemocht hat, der das Sci-Fi-Kino damit abfinden macht es vor. Das Sci-Fi-Kino macht es vor. Der Social Justice Warrior macht es nach. Im März glitzerte Elliot Page an der Seite von Julia Garner und ASAP Rocky durch einen Werbespot für Gucci Parfum. Page machte kurz den Poolboy und was ich zuerst für eine Katze hielt, ist eigentlich der federartige Flaum von Garners flauschigem Mantel, in dem die drei schließlich versinken. Die Truppe ist eigentlich ein Quad, denn die Parfumflasche ist auf dem Sofa immer dabei. Was lese ich hier? Naja. Warum ich aber eigentlich an Page denken musste, ist der Film Whippet, in dem er als Bliss Cavender den Kontaktsport Roller Derby entdeckt und sich über das Skaten und Rempeln auf der Bahn langsam von den Erwartungen der genderversessenen Mutter lösen kann. Roller Derby. Als die Sportart in der Männer und Frauen. Ja, da, ich finde auch, da sollten Männer und Frauen einfach zusammenspielen. Das ist eine gute Idee. Weiß nicht, wer das versichern soll. Und vor allem die Knochenbrüche und all den Kram, aber klar. Bewusst inklusive Roller-Derby-Vereine wie die Cambridge Rollerbillies in UK scheinen nämlich gerade die Antwort auf die von Grund auf inter- und transfeindliche Sportwelt zu sein, die momentan wieder zur Hochform aufläuft. Sei es der Weltschwimmverband oder der Leichtathletikverband, dessen Präsident sich einfach hinsetzen kann und erklären kann, dass ihm, um die Integrität der weiblichen Kategorie zu bewahren, Fairness im Zweifelsfall über Inklusion gehe. Seid ihr so doof oder stellt ihr euch doof, Journalisten? Versteht ihr das mit der Integrität nicht? Oder wisst, habt ihr, Lia Thomas sagt euch nichts, oder ist es euch egal, oder ist es halt so, wie es sein muss? Oder ein Mann schwimmt Frauen weg und nimmt ihnen die Plätze bei Wettkämpfen und die Pokale weg. Und das ist für euch wichtig, dass Frauen da gedemütigt werden? Oder wie verstehe ich das? Ja, das sind doch cis-heteronormative Wesen. Ovulating. Viele weiblich identifizierte SportlerInnen, die Anspruch auf einen endogeschlechtlichen Körper erheben, spielen Sportler, die den Anspruch auf einen endogeschlechtlichen Körper erheben. Was ist falsch mit dir, Noemi Molitor? Was ist falsch? Sie spielen das Spiel mit und stimmen in das Unfair-Argument ein. Sie sprechen damit SprinterInnen wie Caster Semenya ihren Erfolg ab und nehmen in Kauf, dass einige Frauen menschenrechtsverletzende Untersuchungen akzeptieren sollen, wollen sie weiter am Wettbewerb teilnehmen. Menschenrechtsverletzende Untersuchung. Du warst nie bei der Musterung in den 80ern. Und es heißt, husten Sie mal. Nein, das war menschenrechtsverachtend, wenn das hier menschenrechtsverachtend ist. Musste jeder junge Mann mit über sich ergehen lassen. Zum 100. Mal wird von Vorteilen durch bestimmte Testosteronlevel gefaselt. Gefaselt. Und neue Pubertätsklauseln werden formuliert, anstatt einzugestehen, dass die Trennung in Männer- und Frauenkategorien im Sport in umgekehrter Richtung zu geschlechtlichem Leben auf diesem Planeten verläuft. Kleiner geht's für euch nicht mehr, ne? Anstatt Sport so zu gestalten, dass alle Menschen an ihm teilnehmen können. Was? Kann doch jeder an Sport teilnehmen. Wo ist das verfickte Problem? Nur halt die Trans-Frauen spielen halt bei den Männern mit. Und die Trans-Männer dürfen weiter bei den Frauen mitspielen. Das ist doch ganz easy. Wo ist das Problem? Werden schon irgendwo einen Umkleideraum finden. Mann. Da ist so manche Muckibude schon viel weiter. Es könnte so einfach sein. In jedem noch so Hollywood-lastigen Film, der in der Zukunft spielt, gibt es keinen Frauen- und Männersport mehr. Alle Profis treten in allen Sportarten gegeneinander an, einzeln, in Trios oder zu viert. Sie machen einfach Sport und Punkt. Das Publikum akzeptiert das im Kino, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, das hättet ihr gern, ne? Dass ihr die Kultur nehmen könnt und die projiziert nur noch, was ihr euch denkt, solange bis die Leute es gefressen haben. Goebbels hätte sich gefreut. Wer weiß, welche neuen Disziplinen wir zukünftig so noch entwickeln werden. Parfum weit sprühen oder so. Boah. Da, Kulturmarxismus. Das ist offener, unverhohlener Kulturmarxismus. Aber wie wir ja letzte oder vorletzte Woche gelernt haben, ist das gleichzeitig auch eine ganz schlimme Verschwörungstheorie von der neuen Rechten. Ich glaube, ich spinne, ey. Wie wäre es denn, wenn wir in allen Filmen das so machen, wie wir uns das vorstellen? Und dann sehen die Leute das und irgendwann können sie gar nicht mehr anders denken. Das ist Orwell hoch 5. Widerlich. Ja, die Tats. Hat jetzt die Hängerwehr abgelöst oder was? Weiß ich nicht, hört sich fast so an. Ja. Krise müssen so, ne? Mhm. Hier muss ich jemandem recht geben, den ich überhaupt nicht mag. Das mag ich nicht. Danke, Netflix. Safi Hawass, seines Zeichens lange Jahre der Pharao der ägyptischen Altertümer, der eifersüchtige Beherrscher, der. Nein, ihr kriegt die Sachen nicht, internationale Wissenschaftler. Hast du Ancient Apocalypse geguckt oder was? Nee, aber er hat sich hier geäußert zum neuen Projekt von Netflix. Und wenn du mal ein bisschen hochscrollst, runterscrollst, also du verstehst schon, was ich meine, sehen wir hier auch schon, worum es geht, nämlich dieses Gesicht, das wir eben gesehen haben, das an uns vorbeigerollt ist, ist die gute Kleopatra. Und es sind also nicht nur die alten weißen Männer, die Nerds, die Gamer und die ganzen anderen Impfverweigerer, Putin-Freunde, all die Rechten, die sagen, das ist aber Unsinn, Kleopatra als Schwarze darzustellen, sondern auch Safi Hawass. Der sagt auch, das ist einfach Quatsch. Und er sagt, muss das die arabische Frau sein? Nein, auch nicht. Die Frau war keine Ägypterin, Mammon. So. Die Frau ist in direkter, wir haben sogar Aufzeichnungen ihrer kompletten Ahnenlinie. Von Ptolemäus, dem General des Alexander, bis hinunter zu ihr, Kleopatra der Siebten. Ja. Also, ist das die Europäerin oder wie? Sie ist Griechin. Griechin, okay. Griechin. Fertig ab. Also sie würde wie eine Griechin aussehen. Alle zeitgenössischen Darstellungen von ihr sind weiß. Und es gibt halt, die hat eine sehr markante Nase gehabt, wohl die Dame. Deswegen ist es sehr einfach, die Darstellungen einander zuzuordnen. Und ja. Das aber ich denke, das ist immer so bei Netflix. Das machen die doch bei allen Sachen Netflix oder bei vielen Sachen. Ist denen doch kackegal. Also ja, aber hier, das ist eine Dokumentation angeblich. Ach so, okay. Ne? Also sie framen es als Dokumentation. Ja, und das ist halt produziert übrigens von Jada Pinkett Smith, der Frau von Will Smith. Und was ich am lustigsten fand, ist, dass es dem Hawass auch ganz klar darum ging zu sagen, dass die Ägypter nicht von Schwarzen abstammen. Ups, uiuiui, Entschuldigung. Aber dieser böse Rassismus von diesen braunen Menschen, da müssen wir irgendwann auch bald drüber reden, denke ich. Dass die auch aus der Opferkategorie Frauen rauskommen. Frauen waren Krieger, stand hier auch gerade. No. Ja. Die Frau, der Metatron hat ein sehr gutes Video darüber gemacht, wo er die üblichen Argumente zusammenfasst. Unter anderem halt auch das Argument, ja, was hat sie denn geschafft? Oh, nach ihrer Herrschaft war Ägypten dann eine von Rom abhängige Provinz. Ja, wie hat sie denn ihre Macht erlangt? Ja, weil sie erst Cäsar und dann Marc Anton, also aus eigener Kraft hat sie gar nichts, wenn man es genau nimmt. Eieiei, das wird immer schlimmer. Ja. Aber das also, war Krieger, habe ich hier gerade gehört. Ja, völlig lächerlich halt. Auf jeden Fall ist halt Liz Taylor in dem Hollywood-Film aus den 50ern, 60ern, ich weiß es gar nicht genau, sehr sehenswerter Film eigentlich, wenn man sich für Monumentalfilme interessiert. Hat MGM fast den Kopf gekostet, so teuer war der. Und der Witz ist, sie ist die bessere Besetzung in diesem uralten Film, wo erst alles noch so eurozentrisch und so weißzentrisch war. Und trotzdem ist sie die glaubhaftere Besetzung, weil sie einen mediterranen Typ verkörpern kann. Und diese Dame halt leider nicht. Pech gehabt. Ja, hier haben wir einen Artikel von Heather McDonald. Das ist eine Republikanerin aus Kalifornien, eine aussterbende Art, die im Westfernsehen einen Artikel geschrieben hat über eine Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum, was ja eine internationale Kunstinstitution ist. Und diese erodiert gerade, wie sie anhand von einem Beispiel einer aktuellen Kuration zeigt. Wenn du ein bisschen runterscrollst, siehst du den Stein des Anstoßes, um den es geht. Wortwörtlich ein Stein, nämlich eine Marmorbüste. Das ist Le Negresse von Jean-Baptiste Carpeau und das ist im Endeffekt eine schwarze Sklavin, die misshandelt wurde und ihre Ketten oder ihre Fesselseil quasi abstreift. Das soll es darstellen. Es soll halt das Ende der Sklaverei feiern und Freiheit und ist ein sehr international hoch angesehenes Werk und wo dieses Werk von Matt quasi erworben wurde, gab es ein großes Aufsehen und die haben gesagt, okay, jetzt müssen wir eine neue Ausstellung mit diesem Meisterwerk als zentrales Stück machen. Und dann wurde einiges an Personal eingestellt. Unter anderem wurde eine Dame eingestellt namens Wendy Walters. Das ist eine außerordentliche Professorin für nicht-fiktionales Schreiben an der Columbia University. Walters Beziehung zu Kunstmuseen beschränkte sich zu diesem Zeitpunkt auf ihre Besessenheit mit weißer Farbe. Diese irritiert Walters vor allem an den Wänden von Bildungsräumen, weshalb sie ein Buch über deren soziale und kulturelle Auswirkungen schreibt. Diese Qualifikation genügte, denn in der Ausstellung Fictions of Emancipation ging es auch um Weißsein, weiße Vorherrschaft, weißen Kolonialismus, weiße Unterwerfung und weiße wissenschaftliche Ignoranz. Worum es nicht geht, ist die Kunst. Es geht nicht darum zu erkennen, was das Kunstwerk und Capots Stil einzigartig macht. Hätte Capot die Einwände des Met gegen sein Werk vorausgesehen und danach gehandelt, hätte er die Büste gar nicht geschaffen. Nun gibt es das Werk aber doch. Die antirassistischen Kuratoren des Met haben daher eine Lösung dafür gefunden. Seine symbolische Annullierung. Die erste der vielen Sünden des Künstlers bestand darin, dass er die Unmenschlichkeit der Sklaverei darstellte. Die Logik lautet, ein weißer Künstler, der einen schwarzen Sklaven darstellt, nimmt selber an der Unterwerfung teil. Kennen wir irgendwoher, oder? Weil sie doof sind. Die nächste Kritik des Met-Museums an dem Kunstwerk richtet sich gegen einen grundlegenden Bestandteil der westlichen Kunst. Den Akt, das Kleidungsstück von Capot, Gefangener, ist unter einer ihrer Brüste gefallen. Diese partielle Nacktheit macht das Werk zu einem rassistischen Softporno, so das Met. Die Kuratorin Nelson spricht von einem erotisierten Objekt für den visuellen Konsum. Dieses drücke kolonialistische Fantasien über den physischen Besitz und die Beherrschung der Körper schwarzer Frauen aus. Ja, Capots Büste erlaube es, dass der schwarze Frauenkörper immer noch konsumiert und von allen angestarrt, begehrt, verachtet, seziert und entstellt werden kann. Nee, Moment mal, das war OnlyFans, nicht der hier. Wie sagt der Psycho, der Jean-Baptiste Cartman? Weiter wetterte in das Met, dass das Modell für Capots Büste nicht genannt wird. Echte Menschen hätten für den Künstler in der Ausstellung posiert, aber die Namen und Biografien dieser Personen wurden ignoriert oder gingen verloren. Ihre Abbilder wurden zu exotischen Symbolen umgestaltet. Die Identität der meisten Modelle, die im Laufe der Jahrhunderte für Künstlermodell gestanden haben, ist ebenfalls unbekannt. Es sei denn, der Künstler hat ein Auftragsporträt angefertigt. Die Mona Lisa zum Beispiel, da weiß auch kein Schwein, wer das ist. Also bitte, jetzt habt euch mal nicht so. Tja, ja. Die Cordier-Büste, also ist so, Moment, da waren noch eine Sache. Das Kunstmuseum galt einst als ein besonderer Ort, an dem die Besucher auf der Suche nach Schönheit die Welt mit anderen Augen als in eigenen sehen konnten. Früher erwarb das Metropolitan Museum Kunst, weil sie exquisit war und unser Verständnis von künstlerischem Einfluss und Fortschritt erweiterte. Heute erwirbt das Met weiße Kunst, als ob es Rizinusöl einnehmen würde. Narrative, nicht Kennerschaft bestimmen das Programm. Ja, Moment, was war noch? Ja, dieser Hass ist ein Verrat an der zivilisatorischen Verantwortung des Metropolitan Museum. Anderthalb Jahrhunderte lang haben die Donatoren dem Museum Kunst geschenkt, die unsere Sehnsucht nach Erhabenheit befriedigt und uns lehrt, die Schönheit im Alltäglichen zu sehen. Jetzt will das Museum die angeblich rassistischen Subtexte dieser Werke aufdecken. Der Hass, den es in seinen Mauern verbreitet, verstärkt den Hass, der sich in der gesamten Gesellschaft ausbreitet. Wo kommt dieser Hass denn her? Wer verbreitet den denn? Ich dachte, das sind nur die bösen, bösen Rechten. Ja. Tja, die Kunst, also wie gesagt, was hier passiert ist, es wurde ein super Kunstwerk, ein Weltkunstwerk geholt. Es sollte eine tolle Ausstellung rund um dieses Kunstwerk gemacht werden und es wurde dann ins totale Gegenteil verkehrt. Und es wurden noch andere zeitgenössische Künstler wurden auch noch aufgenommen und total diffamiert. Aber ja. Ein Idiot, der alle rausschmeißen. Soziale ja, Gesetz. Also ich meine, das ist klar, was hier passiert ist. Ne? Mann. Es sind halt Social Justice Warrior ins Museum gekommen, haben gesagt, ach, ich soll da eine Ausstellung planen? Das weg. Kennst du genau, das? Das bleibt, aber die Interpretation weg und das ist alles nur böse. Ne? Ja, da geht man gerne ins Museum, ne? Ja, ihr kennt ja auch das Problem bei Filmen, ne? Da werden auf einmal weiße Rollen schwarz besetzt und dann geht das Geschrei von den Nazis und den Rechten los und dann wird gesagt, das stimmt so gar nicht und das ist alles ganz übel und die benehmen sich wie Kinder und aha, und was ist das denn hier? Was? Das soll die auf dem Foto sein oder was? Links die gleiche wie rechts oder was? Die ist doch viel zu weiß. Das geht doch. Jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist auf. Ah ja. Aber rot und genau. Jetzt wird der Ginger Side wieder zurückgedreht, oder wie? Die Dame ist, soweit ich das gelesen habe, Hawaiianerin. Und auf den Inseln da irgendwo geboren. Hat auch zumindest zum Teil hawaiianische Vorfahren. Aber hier sehen wir halt genau das, was immer dem bösen Konservativen und Gamergate dann vorgeworfen wird, wenn wir hier mal runterscrollen. Und uns mal die ersten, es sind nicht so viele leider in dem Archive drin, aber es geht gleich los. Hier ist nochmal ein Foto übrigens, wo sie halt nochmal deutlich dunklere Haare hat. Also hier, da, die habe ich mir aber so vorgestellt. Melanin, wo ist es? Bla bla bla bla bla, people still don't get this, why is she white? Also, wenn dann so eine Hawaiianerin nicht ihre, also da, ich sehe diese Peter Griffith Hautfarben-Skala vor mir. Jetzt müssen schon Einheimische, die von dem Ort stammen, die ein Kunstwerk inspiriert haben, müssen jetzt schon nachweisen, dass sie schwarz genug sind, um eine Rolle spielen zu können. Und ich muss mal sagen, wenn man jetzt die beiden Figuren sich anschaut, hat der Casting-Agent meiner Meinung nach einen Top-Job gemacht. Also, die sieht ja ähnlich. Ja? Beide haben eine interessante Nase. Ja? Also, die Augen sind richtig. Wo ist euer fucking Problem? Aber nein, nicht schwarz genug. Und das soll jetzt eine Argumentation sein. Darüber wollen wir jetzt einen Diskurs führen. Wie war das denn überhaupt auf Haiti? Wenn ein Einheimischer war oder Eingeborener oder so, ursprünglich Haitianer, dann kriegt man so eine Kreditkarte oder sowas, ne? Weiß nicht, was South Park so? Haiti und Hawaii sind aber zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Das wird doch Hawaii. Auf Haiti kriegst du, wenn du da Eingeborener bist, irgendwie eine Handvoll Reis, wenn du Glück hast. Auf Hawaii ist es, glaube ich, schon ein bisschen anders. Aber dafür fliegt ab und zu mal was in die Luft oder so, was und wird mit Magma überflutet oder Lava oder was auch immer. Nee, Magma ist, wenn es drin ist, Lava ist, wenn es draußen ist. Verdammt. Aber wie gesagt, ja, also es sind immer die bösen Rechten, die sich über irgendwas die guten Menschen würden sich nie über Hautfarben aufregen oder irgendwem was absprechen, weil er die falsche Hautfarbe hat. Das habt ihr jetzt hier mal gelernt. Und das Thema spielt dann direkt da rein. Weil wir nichts Neues mehr machen, machen wir jetzt eine Neuauflage von Harry Potter, diesmal als Serie. Jedes Buch soll eine ganze Season dauern. Mehr nicht. Was anderes fällt Warner Brothers offensichtlich nicht mehr ein. Ja. Und da sind wir natürlich hier dann auch, also ich habe den Artikel nur mitgebracht wegen der News eigentlich, aber ihr könnt euch vorstellen, was das für eine, das wird so hier die Schlacht am dunklen Tor für Diversity und Inclusion so ungefähr. Ja, also ist ja klar, dass mindestens einer aus dem Cast schwarz werden muss. Ja? Entweder Ginger Side oder halt schwarze Hermine oder vielleicht kann Harry auch irgendwie schwarz sein, weiß ich nicht. Also es wird hier wird es Mord, Totschlag, Rolling Hass, Transaktivist, da wird alles aufeinandertreffen und es wird den Perfect Storm geben, glaube ich. Harry wird ein Transzauberer. Ja, irgend sowas. Schwarzer Transzauber mit einem Bein, keine Ahnung. Ja. A faithful adaptation of the iconic books. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Ja. Ich sehe Kerzen fliegen. What the fuck? Ja, ich meine, gut, das ist jetzt so frisch, da gibt es natürlich noch nicht wirklich viel zu. Trailer. Ich habe noch irgendwo schon so diverse Leute gezeigt. Aber jetzt echt? Das habe ich noch nicht gesehen. Aber ich weiß noch, oder wie? Du weißt doch noch die Geschichte, als sie das Theaterstück da rausgebracht haben. Ja. Nach dem Film, da haben sie doch eine schwarze Hauptdarstellerin gehabt. Und da ging es ja auch schon rund. Weil in den Büchern halt auch drin steht, dass sie, also zumindest gute Hinweise dafür gibt, dass sie in den Büchern halt nicht schwarz gedacht ist. Rowling hat behauptet, sie hätte nie gesagt, dass die nicht schwarz sind. Ja, Rowling hat damals vieles behauptet. Ich weiß nicht, wie sie das heute sieht. Und natürlich werden wir wieder Boykottaufrufe hören und allen möglichen Scheiße. Viel Spaß. Nur mal so, damit ihr das auf dem Schirm habt. Falls ihr hört, dass wieder irgendwo ein Massen-Meltdown stattgefunden hat, hat es wahrscheinlich damit zu tun. Weil wir nichts Neues mehr erfinden, weil wir immer nur noch das Gleiche machen, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, so wie in Frankfurt. In Frankfurt an der Goethe-Uni wird auch immer das Gleiche gemacht, nämlich man geht auf die Frau Schröter los. Die hatten wir jetzt auch schon öfter mal hier mit Artikeln zu Gast, sozusagen. Eine streitbare Professorin, glaube ich, an der Uni in Frankfurt, die dort halt sich vor allem halt einen Namen gemacht hat in den Medien damit, dass sie das so kritisch gegen den Islam eingestellt war und zum Beispiel das Kopftuch nicht wirklich für eine gute Sache hält und dafür ordentlich Gegenwind bekommen hat von Studenten. Nee, in dem Fall ist Studierenden wohl richtig. Ja, nicht genau den Leuten. Und diesmal geht es darum, eine Tagung der Goethe-Universität zur Migrationspolitik, auf der zum Beispiel der Herr Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, sprechen soll. Und dann sagt halt der SPD-Landtagskandidat Jan Pasternak, sagt halt, das geht nicht, weil Boris Palmer ist nicht qualifiziert, sich zur Migration zu äußern. Jetzt braucht man schon eine Qualifikation in diesem besten Deutschland aller Zeiten, bevor man sich äußern kann. Wer gibt Klar. die aus? Du musst mindestens 3 Semester Kulturmarxismus studiert haben. Ja. Ich hatte gedacht, es ist einfach jeder Posaunt sowieso nur noch das raus, was er gerade fühlt. Deswegen ist das nicht mehr so wichtig. Aber hier ist es aber schon. Der habe sich nämlich wiederholt. Die Prüfungsfrage ist, gibt es Pull-Faktoren? Und wenn du sagst ja, dann bist du durchgefallen. Also ich hätte jetzt gedacht, dass er durch seine praktische Tätigkeit bei den Grünen genug kulturmarxistische Credit Points gesammelt hätte, um sich die anrechnen zu lassen. Aber der geht wohl nicht. Palmer sah halt wiederholt durch rassistische Aussagen, habe er sich selbst ins Abseits gestellt. Und was ich noch lustiger fand, wer Palmer dennoch zu einem Migrations- und Pluralitätskongress einlade, betreibt politischen Aktivismus unter dem Denkmantel der Wissenschaft. Das habe ich so von Woken auch noch nicht gehört. Aber wie immer, ein Hypermoment von der Erkenntnis entfernt. Was ist diese SPD-Arschlöcher alles erlauben, ne? Ja, finde ich unmöglich. Pasternak stört sich daran, dass zu der Konferenz hauptsächlich Wissenschaftler und Publizisten eingeladen worden seien, die in der Vergangenheit politisch rechte Positionen besetzt hätten. Dazu zählt er etwa den Psychologen Ahmad Mansur, der linke Gruppen als nützliche Idioten des politischen Islams bezeichnet habe, den Islamwissenschaftler Ralf Gadban für den Clan-Kriminalität ein Ergebnis von Multikulti sei und den Migrationsforscher Rüd Kaupmanns, der die These vertrete, Muslime integrierten sich schlechter als andere Gruppen. Das sind rechte Positionen. Ahmad Mansur, ein Israeli mit palästinensischen Wurzeln, der wirklich aber ein Kryptonazi ist. Oder was? Der Herr Pasternak, der sieht aber auch überall Zusammenhänge. Ne? Ich habe übrigens und nicht alles, was hinkt. Gut, dass er das nicht über die Ukraine gesagt hat, ne? Ich habe letztens nochmal das Buch von Gad Saad gelesen, hier Parasitic Mind. Und da bezieht er sich übrigens auch auf den Mansur. Fand ich ganz cool. Also, allerdings. Und er hat ja auch schon Videos gemacht mit dem wie heißt er? Peterson, ne. Nee, auch aus Deutschland. What? Somebody call me. Abdel Samad. Achso. Na, den kennt er ja auch. Achso, ja. Das habe ich auch sogar gesehen. Anstatt zur Versachlichung beizutragen und kontroverse Positionen wenigstens gleichberechtigt abzubilden. Kicher. Sei das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam, das die Konferenz veranstaltet, immer wieder durch populistische Themenschwerpunkte und politisch einseitige Podiumsbesetzungen aufgefallen. Die Wirtschaftsministerin Dorn, die Wissenschaftsministerin Dorn, die Grünen müsse prüfen, ob die öffentlich finanzierte Einrichtung noch ihrem Forschungsauftrag gerecht wäre. Versuchst du hier gerade ein wissenschaftliches Institut zu defunden, weil es nicht das redet, was du willst, Pasternak? Weißt du was, verpiss dich aus der Politik. Du hast da nichts zu suchen. Zumindest nicht in einem demokratischen Staat. Vielleicht in dem autoritären Regime, von dem ihr träumt. Aber in dem hier hast du absolut gar nichts zu suchen. Überhaupt nicht. Geleitet wird das Forschungszentrum von der Ethnologin Susanne Schröter, die sich seit vielen Jahren mit Islamismus beschäftigt und vor dessen Gefahren warnt. Wie kommt sie bloß dazu? Ich bin gespannt, ob das stattfindet, wie es stattfindet, was da gemacht wird. Wir warten mal ab. Ja, die Situation in Deutschland ist so gut wie lang nicht mehr. Also seit Fedit wie Google. Jahrzehntenzyklen, können wir schon denken, ja. So viele deutsche Firmen wie seit 15 Jahren nicht wandern aus Kostengründen ab. Ja, warum denn aus Deutschland? Wir sind doch hier so gut aufgestellt in der Mitte von Europa und so weiter. Aber gut, ich meine, klar, Inflation, Fachkräftemangel, da wo es wirklich zählt, keine Arbeitsmigration, die zielgerichtet ist, was den Fachkräftemangel wirklich regeln könnte, Probleme Rohstoffe zu bekommen, Probleme Energie zu bekommen, der Deutsche Industrie- und Handelskammer Hauptgeschäftsführer Martin Wandsleben hält die Umfrage für ein Warnsignal, die am Wochenende in einem Brandbrief an die Chefs der regionalen Industrie- und Handelskammern versendete. Das ist geradezu ein Weckruf für bessere Standortbedingungen. 32% der Investitionen außerhalb von Deutschland haben inzwischen den Zweck der Kostenersparnis. Ja, Investitionen in Deutschland werden nicht mehr getätigt, die Investitionen gehen nur noch ins Ausland. Das Thema hatten wir ja auch schon öfters, ja. Aber wie ist denn jetzt die Reaktion darauf? Die Reaktion darauf ist, dass es steuerliche Abschreibungsfreigrenzen geben soll, die wie zur Corona-Zeit, die sollen weiterlaufen. Die im Ampel-Koalitionsvertrag angekündigten Superabschreibungen für Investitionen in die Digitalisierung und den Klimaschutz lassen weiter auf sich warten. Also die Unternehmen hoffen auf Subventionen, dass sie entlastet werden, aber wirkliche Anreize für Deutschland gibt es nicht. Es geht jetzt nur darum, Kosten zu dämpfen, um die Flucht weiterhin zu verhindern, was schwierig ist. Hauptsächlich aufgrund des Energiemangels, den es derzeit gibt. Kurze Frage, Chris. Kommen wir gleich noch zu irgendwas zu Atomkraftwerken? Sonst will ich gerade zwei Sätze dazu sagen. Ja. Kommen wir noch zu. Mehrere. Kommt auch gleich. Dann sage ich einen Satz noch, der in diesem Kontext ist. Die ersten Leute, die abgeschaltet werden, wenn es zu wenig Strom gibt, sind Großindustrieverbraucher. Die kriegen dann zwar Ausgleichszahlungen, hatte ich hier schon mal vorgestellt, aber sie werden abgeschaltet und können nicht mehr produzieren. Und wenn der neue Planungszyklus ansteht, dann muss man sich halt überlegen, will man Produkte produzieren und verkaufen oder will man einfach nur Geld bekommen, also von Ausgleichszahlungen? Und wenn man nachhaltig Kunden beliefern will, muss man irgendwann Produkte liefern und muss halt dorthin gehen, wo man nicht nur Geld bekommt, anstatt Produkte produzieren zu können, um sie zu verkaufen. Geldliche Ausgleichszahlungen reichen in Deutschland nicht mehr aus und darum gehen die Unternehmen jetzt wirklich weg. Ja. Vor allem, weil die sind derzeit in einer Dauersituation, wo diese Unternehmen gar nicht mehr anfahren können. Das ist der Punkt. Gut, dass die Energie jetzt wieder billiger wird, wo die Atomkraftwerke aus sind. Wenn Großverbraucher weggehen und weniger Verbrauch in gewissen Regionen ist, dann kann es sein, dass es billiger wird, aber nicht strukturell. Nee. Ja. So viel kurz zur deutschen Wirtschaft. Es sieht nicht gut aus. Bei der Großindustrie. Und auch für den Verbraucher sieht es nicht gut aus, zumindest in Nordrhein-Westfalen, weil hier hat E.ON angekündigt, als größter Versorger dort die Preise nochmal kräftig zu erhöhen um 45%. Momentan ist der Arbeitspreis bei 30,85 €. Der soll dann 49,44 € betragen, also knapp unter 50%. Dafür soll der Grundpreis um 40 € fallen. Naja, insgesamt gibt es dann ungefähr 45%. Ja. Nochmal ein ordentlicher Schlag ins Gesicht. Und die Durchleitungsgebühren werden auch nochmal um 15% steigen, wurde ja auch angekündigt. Juhu, kommt noch oben drauf. Ja, und gerade gestern haben wir unsere Atomkraftwerke ausgemacht. Ein Scheiben wäre Böses bei dieser Ankündigung vermutet. Ja, woran liegt es dann in NRW? Da ist ja eigentlich, glaube ich, kein Kraftwerk ausgemacht worden, ne? Brauchst du dann noch einen Grund? Die machen doch eh erhöhen, senken, bezuschussen, machen, tun. Weiß doch eh keiner mehr, wo, wie viel wirklich für eine. Wir wissen nur, dass wir mit die teuersten Strom auf der Welt haben. Ich glaube, ja, Dänemark ist noch teurer. Wir wissen das alles. Eine Sache, es gibt drei Sachen, die das Strom gerade teuer machen. Punkt 1, langfristige Planungssicherheit ist nicht gegeben. Es werden kurzfristig Kraftwerke wieder hergestellt. Das hat was mit Gas zu tun, dass es nicht da ist, und mit der Energiewende. Ja. Dann das Leitungsnetz ist nicht aktualisiert. Und Politik setzt darauf, Strom teuer zu machen durch CO2-Abgaben. Das sind die drei Preistreiber, die wir haben. Ja. In Bayern, dass die Windräder liefern eben auch anderen Strom. Also nicht so zentral so viel eben, sondern von vielen kleinen Stellen. Und das ist technisch auch eine andere Aufgabe. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass es eben aufwendiger ist, das zu steuern sozusagen. Es hängt halt davon ab, wenn es lokal verbraucht wird und ins Niederspannungsnetz eingespeist wird, dann ist es nicht ein Problem. Wenn es ins Mittelspannungs- oder Hochspannungsnetz eingespeist werden muss, um überregional genutzt zu werden, dann ist es ein Problem. Ja, das wird ja sicher beides irgendwie der Fall sein, in NRW, was E.ON da macht. Ne? Ja. Teils so. Naja, die Bayern. Genau, haben auf jeden Fall gedacht, sie könnten, oder denken scheinbar, sie könnten das Isar-2-Kraftwerk in Eigenregie, in Landesregie weiter betreiben. Das wird wahrscheinlich aber nicht funktionieren, weil die Atomkraftwerke werden nicht vom Land, glaube ich, oder vom Staat betrieben oder geführt, sondern irgendwie von der entsprechenden Behörde, von der Atombehörde oder wie auch immer das denn heißt. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Also ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Und ich habe das auch so verstanden, dass das Ding jetzt ausgeschaltet ist. Ob man das dann kurzfristig wieder hochfahren kann, ich denke mal eher nicht so ohne weiteres. Ne? Also das ist ein bisschen eine Spinnerei, nehme ich mal an. Ja, dann folgt Schlag auf Schlag die Sezession der südöstlichen Deutschen Republik, Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tja, sind das Separatistenbestrebungen oder Unabhängigkeitsbestrebungen? Ich habe auch die Hoffnung, dass Hannover in die Hände der Briten fällt. Ja, da wird das Kalifat von Köln aber schon noch was mitreden wollen. Ja, wir ziehen eine Mauer auf Hannover und das ist ein britische Protektorat dann. Dann brauchen wir irgendwann einen neuen westfälischen Frieden, wenn wir alle Teilrepubliken zerfallen. Ich gehe nach Münster und mache eine Wiedertäufershow. Können wir das Sexen hören? Die deutsche Verblendung! Ja, hier schreibt der Chefredakteur von der NZZ, habe ich so verstanden, dass der Chefredakteur war. Geht eben darauf ein, dass dieser Atomausstieg eben nichts als Ideologie wäre, aber ich würde immer so ein bisschen widersprechen wollen, weil ja, Ideologie, aber doch eher auch diese Angstpolitik. Also damals hat die Merkel das versprochen, weil es eben die Angst der Leute bedient hat, ja. Und heute gibt es eine andere Angst, die Klimaangst eben, und da muss man eine andere Angst bedienen. Und da kommen sie sich mit ihrer Angstpolitik gegenseitig in die Quere sozusagen. Und haben dann eben jetzt auch dann irgendwie das Falsche gemacht, ne? Also nicht mehr so rational. Im Endeffekt hat Merkel ja das damals gemacht, damit sie den Wahlkampf in Baden-Württemberg nicht an die Grünen verlieren, was ja danach trotzdem passiert ist. Und ja, ist richtig, aber ich meine, sie hat ja damit schon die Angst der Leute gekeltert, so ein bisschen die meisten. Ja, die hat halt Angst, dass die ganzen Leute jetzt aus Angst halt alle die Grünen wählen, ja. Ja, oder so. Und dann hat sie halt gemeint, nee, ich bin jetzt auch die Grüne, ist kein Problem, ich mache das schon. Wie war es nicht einfach nur Ideologie, ne? Das finde ich ein bisschen übertrieben hier von dem Herrn. Ja, wie man es nimmt, ne? Das spielt sicherlich, also so ein Jürgen Trittin. Ja, sie sind dann aus dieser so ein Jürgen Trittin, beim Jürgen Trittin ist es halt komplett ideologisch natürlich. Ja, der ist so, das stimmt natürlich. Und da gibt es auch genug Leute, die einfach wollen, dass der Kram, das ist deren politisches Erbe und die lassen sich das nicht mehr nehmen. Vollkommen egal, ob es jetzt klar ist, dass es eigentlich alles Humbug war. Und also du hast recht, das ist der Chefredakteur von der NZZ, aber im Endeffekt steht ja auch in diesem Artikel nichts drin, was wir nicht schon 30 Mal besprochen hätten. Also die ganzen Argumente, die gibt es ja alle. Ne? Also, ja, ich fand nur den Schluss eben auch nicht vollständig. Halt, ne? Also Ideologie, ja sicher, ziehen ihre Dinge durch, so. Aber es ist eben auch ganz politisch, dass es sich da in die Quere kommt. Die dann dauernd, das ist ja so ein Ding, was sich eben durchzieht, immer diese Angst zu bedienen. Ich meine, wir haben heute immer noch die Betonpoller auf dem Weihnachtsmarkt stehen. Dieser Anschlag war 2015, das wird schon mal gesagt. Und ich finde, dass es ziemlich klar zeigt, dass wir eine Angstpolitik fahren, den Ängstlichen entgegenkommen hier und so weiter. Corona ist ein anderes Beispiel, das da auch reinspielen würde. Ne? Professor Stefan Rahmstorf verklickert uns das, was eben auch Bruno Bürger hier erzählt, der geplante Zubau von Solar und Wind in Deutschland bis 2030 erzeugt so viel Strom wie 30 Kernkraftwerke mit je 1,4 Gigawatt Leistung. Und das ist eben so. Und die Sonne scheint, ja. Das ist eben so klimaforschermäßig. Ne? Wir machen Prognosen und rechnen uns was für die Zukunft aus, irgendwie linear, ob das dann hinhaut oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir da so viele Solar- und Windzubau haben bis 2030, dass wir das 30 Kernkraftwerke ausmachen würden. Ich meine, wenn man so einen Vergleich zwischen Wind und Kernkraft anstellen will, muss man eine Zahl mit einrechnen. Wie viel wird durchgängig im Jahr von der Nennleistung Strom produziert? Da haben wir einen Durchschnittswert von Kernkraftwerken, der über 90% liegt und einen Durchschnittswert von Windkraftanlagen, der unter 20% liegt, und da bin ich noch großzügig. Also muss man 5-mal so viel Megawatt Nennleistung an Wind installieren und um das gleiche Stromäquivalent zu machen und Tag und Nacht und wenig Sonne und so weiter, das kommt noch dazu. Ja, deswegen ist so ein direkter Vergleich blödsinnig. Ja, mit Solar kann man vielleicht ein bisschen mehr machen, aber es ist ein bisschen. Man kann Wind und Solar vielleicht so ein bisschen vergleichen, aber mit grundlastfähigen Sachen kann man es einfach wirklich nicht vergleichen. Geht nicht. Not possible. Ja. Aber auch immer wieder ganz interessant bei dem Rahmstorf, was er so für einen Gegenwind bekommt von den Leuten mittlerweile. Kann man sich durchaus. Und die Grünen erklären uns hier nochmal. Warum? Biomasse heißt übrigens Holz, nur so nebenbei. Biomasse heißt Holz verbrennen und damit Kraft machen und Müll. Heute steigt Deutschland aus der Atomkraft aus und damit endgültig ins Zeitalter sicherer und bezahlbarer erneuerbarer Energien. Sonnenblume. Ja, von wegen endgültig. Also da bin ich auch ganz anderer Meinung, dass das heute endgültig ist. Heute erzeugen wir etwa die Hälfte des Stroms erneuerbar. Bis 2030 wollen wir die 80% knacken. Wem lügt ihr in die Tasche? Das waren 35% letztes Jahr. Das ist Strom, das ist ja nicht alles. Etwa die Hälfte. Wir erreichen jede Menge mit Energie aus Erneuerbaren wie Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Sichern wir die Energieversorgung, schützen wir das Klima, machen wir uns unabhängig von Autokraten. Ja, ja, wir haben ja jetzt eigene. Ja, stimmt. Sichern wir auf Dauer bezahlbare Preise im Leben. Aua, nicht. Aua. Im Leben nicht. Nee. Legen wir die Grundlage für starke Wirtschaft und gute Jobs. Ja, die ganze Industrie wird jetzt mit Windkraft ihre Öfen betreiben, ganz bestimmt. Ach, und die Maut müssen sie anheben bis zum geht nicht mehr, um das alles irgendwie zu bezahlen oder so. Pff. Atomkraft wird bei der Produktionskosten längst von Wind und Sonne in den Schatten gestellt. In den Schatten. Studien zeigen, Strom aus Erneuerbaren ist in der Herstellung 4-mal günstiger. Studien von der Agora Energiewende wahrscheinlich. Auch deshalb gestalten wir unsere Energie nachhaltig. Da haben sie wieder so eine halb kaputte Erde eingerechnet, die nach irgendeinem angeblichen Atomkraftunfall oder so, dann Kernkraftunfall, dann ja, repariert werden muss oder so. Also, Deutschland kann klimaneutral. Ja, der Thunderfoot, der hatte auch ein gutes Video jetzt letzte Woche wieder, wo es auch um Atomkraft ging und die Auswirkungen davon und also auch mit Beispielen, dass selbst da in Tschernobyl die Tiere zum Beispiel, denen da gar nicht so schlecht geht, obwohl man ja annehmen sollte, dass da alles nur tot ist oder so. Aber ja, mit so relativ großes Gebiet für sich. Das ist halt ionisierende Radioaktivität und andere Radioaktivität. Ich habe das auch gesehen. Er geht da zu so einer Pflanze einfach am Straßenrand hin und zeigt, okay, man hat auch überall einfach Pflanzen, die sind sehr stark radioaktiv strahlend, aber wir sterben trotzdem nicht. Und das ist halt, betrifft eine Umgebung von 2 Zentimetern drumherum und hat nicht so große Auswirkungen. Ja. Manche Leute also Radioaktivität. Ja, doch, die sehr starke Strahlung ist halt irgendwie, was heißt, 30-fache von der normalen Hintergrundstrahlung. Ja, ja. Genau. Und das ist halt auch nicht so unbedingt viel. Ja, genau, es soll ja schon Lotterie geben. Gleich das dann mit den Flügen. Also ich meine, das sind halt auch alles Beispiele, die hinken. Also wenn du fliegst, kriegst du ja auch Strahlung ab und so weiter und so fort. Was stimmt, da kann man auch drauf achten. Aber die Sache mit dem Atommüll ist halt, du hast halt 0,5% des gesamten Atommülls, der überhaupt anfällt, der so problematisch ist. Und der ist problematisch. Der ganze Rest ist nicht so problematisch, außer es passiert ein Unfall, mit dem keiner gerechnet hat, wo alle Sicherheitsmechanismen versagen. Was passieren kann in einem korrupten staatlichen System. Ich würde mir mehr Sorgen machen um Atomreaktoren in China und Nordkorea als hier in Deutschland. Ja. Aber ein anderes Thema, ne? Sind wir durch mit Atomkraftwerk? Nee, noch nicht. Ganz am Ende will ich noch was sagen. Ja, ja, der Lindner. Der Lindner sagt, die Zukunft sind erneuerbare Energien. Aber wir müssen in der Zwischenzeit, bis wir über hinreichende Kapazitäten verfügen, unsere Versorgung sichern. Würde es nach mir gehen, würden wir bestehende Kernkraftwerke in der Reserve behalten und den Rückbau verhindern. Hashtag Atomausstieg. Ja, jetzt haben wir drunter Frau Kotar, die ein Video postet. Christian Lindner erklärt, warum in Deutschland kein Zurück zur Atomkraft geben wird. Und dann haben wir noch die AfD-Leute, die hier diese Scherkachel haben, die Kernkraftretter der FDP-Laufzeitverlängerung dagegen gestimmt, das haben sie hier die Woche alle verteilt und etliche andere Leute haben es auch retweetet und gemeint, hier Doppelmoral, tralala, bla bla bla. Und da habe ich mir nochmal die Mühe gemacht, das rauszusuchen, war gar nicht so einfach. Weil es geht nämlich um diese namentliche Abstimmung hier, auf die sich das bezieht. Entschließungsantrag der Fraktion CDU-CSU. Also steht auf jeden Fall nichts mit Atom drauf, direkt auf dem Ding, aber es steht natürlich in der Drucksache hier drin. Nämlich, was sie hier entschlossen haben wollten, ist, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, die Berechtigung zum Leistungsbetrieb der drei Kernkraftwerke Isar 2, Neckar West und so weiter bis 21. Dezember 2024 zu verlängern. Dabei ist auch Ausnahme von periodischer Sicherheitsprüfung und so weiter, Evaluierungsklausel in das Atomgesetz aufnehmen mit der die Befristung der Berechtigung zum Leistungsbetrieb und so weiter, also technische Geschichten halt. Berechtigung, Leistungsbetrieb, Stromerzeugung der drei Jahresende 2021 stillgelegten Kernkraftwerke. Oh, Beschaffung neuer Brennelemente. Offenhalten, Baumoratorium, wieder in Betriebnahme. Genau, Beschaffung neuer Brennelemente und so weiter. Also im Endeffekt diese Geschichten. Und das ist halt ein Antrag hier von der CDU, also von der Oppositionspartei. Ja. Und dementsprechend stimmen halt die Regierungsparteien dagegen, ne? Also. Ja, ja, Fraktionszwang, ne? Sozusagen. Gibt's ja nicht. Ist ja nur ein Mythos, ne? Ist klar. Nee, ist kein Mythos. Ja, weiß ich. Aber ist ja offiziell auch nicht eben existent. Ich nehme nicht gerne zu. Erst wenn sie dann raus sind, wie der Marco Bülow von der SPD, jetzt hat er den Sack gehauen und jetzt heute jammert er darüber über seinen scheiß Fraktionszwang, wo er immer aber auch mitgestimmt hat, ne? Ja, aber das ist ja auch nicht mehr in der SPD. Ne? Nee, das hat er sich gar nicht. Ja, und hast du da jetzt den Lindner auch dabei? Oder? Ja, ich glaube, er war die Enthaltung hier. Ach so. Ich richtig erinnere. Ach nee, die Frau Bauer war die Enthaltung. Ja. Da habe ich das falsch gelesen, weil irgendwo wurde überhaupt der Lindner hinter sich enthalten. Aber das scheint nicht so zu sein. Aber ich meine, sie hätten dann mit der CDU und womöglich mit der AfD stimmen müssen, oder wie? Dass die CDU das überhaupt aufgenommen hat, dass sie mit der AfD stimmen muss, das ist ja schon, boah. Ja, die müssen ja nicht, ne? Also das wird sich ja immer so hingedreht, wie man es will, ne? Also, mal ist es total böse, mal ist es okay. Diese ganz schräge Idee, dass man sich wechselnde Mehrheiten bei wechselnden Themen beschaffen kann, irgendwie so merkwürdig demokratisch erscheint. Stürzen Sie sich aber drauf. Hat es so einen kleinen Vorfall irgendwo in Norddeutschland gegeben, wo die halt zusammen irgendwas entschieden haben? Ja, wir können halt davon ausgehen, dass das natürlich das mit Riesenkrach gegeben haben. Ne? Also, wenn die das nicht zugestimmt hätten, dann wäre die Regierung sicherlich erledigt gewesen, weil die Grünen hätten sich das nicht gefallen lassen. weil halt bei denen so viele... Ja. Oh, und das wäre so schön gewesen. Aber ja, so viele ihre Existenzen von dieser ganzen Atomgeschichte, ihr ganzes politisches Leben irgendwie damit gebracht haben und sich jetzt natürlich nicht eingestehen wollen, dass es eine dumme Idee war. Im Endeffekt. Und deswegen ist das nicht machbar halt, ne? Also so in dieser Konstellation. Ich sag, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Jetzt geht die Diskussion mit den Atomkraftwerken geht erstmal richtig los. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ja. Und je nachdem, wie das dann vor der nächsten Wahl ist oder so, kann das doch schön ein Thema sein im Wahlkampf. Ne? Tja, zum Atomaufstieg möchte ich nochmal einmal die konkrete Situation schildern, die wir jetzt auf dem deutschen Strommarkt haben. Wir haben einerseits die Situation, dass wir seit dem 13. April, also seit 3 Tagen, durchgehend Strom aus dem Ausland importieren müssen, in der Größenordnung zwischen 10% und 25% unseres Verbrauchs. Ja, ihr habt richtig gehört. Bis zu 25% unseres Verbrauchs müssen wir jetzt importieren. Wir können 27% maximal importieren. So. Dazu müssen wir sagen, wir haben normalerweise eine Gesamtnetzlast von um die 65 bis 70 Megawatt. Ja, wir haben derzeit 61. Das heißt, sehr große Industriebetriebe sind dauerhaft abgeschaltet und werden gar nicht mehr angefahren. Und nochmal, wir haben zwischen 10% und 25% durchgehend eine Unterdeckung in unserem Stromsystem. Das ist normalerweise eine Sache, die nicht so durchgehend stattfindet, weil dann halt mehr Kraftwerke hochgefahren werden. Das heißt, es gibt gerade ein massives Problem, dass nicht mehr Kraftwerke hochgefahren werden können. Und dazu haben wir zusätzlich noch die Kernkraftwerke abgeschaltet. Das Problem bestand und die Kernkraftwerke haben wir abgeschaltet in genau dieser Situation jetzt noch zusätzlich. Nur so ganz nebenbei. Ja, nochmal, 10% bis 25% durchgehend. Wir haben keine Situation mehr gehabt, wo wir einmal mehr Strom produziert haben, als wir verbrauchen. Oder auch nur annähernd. Wir hatten einmal eine Phase, das war gestern. Da haben wir von 50.000, die wir produziert haben, 49.000 produziert. So, das war so das absolute Minimum, wo wir waren. Ja, und ja, jetzt gerade aktuell sind wir bei 46.000 Megawatt und 37.000 produzieren wir. Den Rest müssen wir aus dem Ausland gerade kaufen. Ja, das ist keine nachhaltige Situation. Und unser Stromnetz ist nicht darauf angelegt, dass wir durchgehend aus dem Ausland nur Strom importieren. Das kann man so planen, aber wir haben es nicht so geplant. Also wir fahren das Netz gerade absolut an seiner Kapazitätsgrenze. Ja, und das Einzige, was noch gemacht werden kann, ist, dass noch mehr Industrieverbraucher abgeschaltet werden. Ja, weil wenn wir nur 40 produzieren können, nachhaltig, dann dürfen wir auch nur 40 verbrauchen. Aber wenn wir durchgehend 40 produzieren und 60 oder 50 verbrauchen, das ist eine absolute Katastrophe, was da gerade passiert. Und es ist vor allem teuer. Teuer, teuer, teuer. Ja. Dramatisches Insektensterben im Wald. Ganz ohne Landwirtschaft und Atomkraftwerke. Ja, man ist ja bisher immer davon ausgegangen, dass die Landwirtschaft einen großen Anteil hat daran, dass die Insekten sterben. Und das konnte eigentlich nicht so richtig nachgewiesen werden, denn auch da, wo keine Landwirtschaft stattfindet, sterben Insekten im großen Stil scheinbar. Jetzt ist das, also passt das ungefähr mit dem zusammen, was ich da auch drüber gehört habe, nämlich, dass diese Insektenpopulationen ja sich aufblähen und dann auch mal wieder klein werden oder so. Also die schwanken tatsächlich um bis zu 80% oder so, haben sie das beschrieben, was ich da gehört habe. Ja, und hier haben sie sowas Ähnliches festgestellt. Also die sterben auch so, ohne die Landwirtschaft, wenn ihr Zyklus um ist oder wenn vielleicht zu viele natürliche Feinde da sind. Ist auf jeden Fall ganz schwer zu sagen, offensichtlich. Auch diese Studie hat zwar einige Ergebnisse, aber so richtig, hundertprozentig eindeutig irgendwas, ja, können sie eben so genau nicht sagen. Also dieser Mythos, dass die Landwirtschaft die Insekten kaputt macht sozusagen, ist ein bisschen widerlegt. Ne? So einfach ist es eben nicht. Da muss man aber noch weiter forschen. Tja, die Insekten gehen in den Wald. Kann man ihnen nicht verdenken. Die sind alle gegessen worden, nämlich. Ja, kommen wir zu Elon Musk. Sind jetzt mehr da, ne? Also, ja, Vögel würden ja Insekten essen gerne. Frösche oder so. Ja. Ja. Kommen wir zu Elon Musk und Twitter und Elon Musks Meisterplan. Ich muss einmal ganz kurz ausholen. Elon Musk hat ja in der Vergangenheit mal eine Firma gegründet, die ihr vielleicht kennt, mit dem Namen PayPal. So. Und er hat irgendwann PayPal verlassen, weil es gab Differenzen unter den Leuten, die da das Sagen hatten. Und Elon Musk hatte eine ganz bestimmte Vision, die anderen Leute nicht geteilt haben. Die haben einfach gesagt, hier, wir haben ein gutes Marktmodell, wir sind ein Payment Provider, wir setzen uns dazwischen und es funktioniert wunderbar und wir konzentrieren uns darauf und funktioniert ja auch gut. PayPal nutzt ja fast die ganze Welt, oder die ganze westliche Welt zumindest. Und Elon Musks Idee damals war, das, was er jetzt verwirklichen will, und zwar X.com. X.com sollte quasi eine Anlaufstelle sein für Geschäftstransaktionen, für Zahlungstransaktionen, für Kommunikation. Das, was er jetzt mit Twitter machen will, dass er will Twitter quasi erweitern um zwei Funktionen, die Identifikationsfunktion und die Zahlungsfunktion, die ja natürlich eng miteinander zusammenhängen. Ja, weil wenn man eine Zahlungstransaktionsfunktion hat, dann kommen ja ganz viele Geldwäsche- und Antiterrorbekämpfungs Richtlinien kommen dazu und da muss man halt Know Your Customer Sachen haben und die Kunden identifizieren, was sehr gut ist, weil das System kann man ja wieder benutzen, dass sich die Leute online ausweisen können mit Twitter. Das ist das, was er jetzt machen will und deswegen hat er halt Twitter umbenannt in X und das ist im Endeffekt der Plan, den Elon Musk halt seit 20 oder 25 Jahren formuliert hat, den er jetzt umsetzen will. Was ja von Anfang an halt auch ich gesagt habe, mal gucken, was er damit macht, ob er diese Strategie umsetzen will. Und es sieht jetzt wirklich so aus, dass er es macht, weil er hat die Firma in X umbenannt. Also, ja. Und im Endeffekt will er Twitter in das WeChat des Westens machen. Ja, dass man eine App hat, mit der man alles machen kann. Im öffentlichen Leben, Zahlen, Geschäftsleben, Bürokratie mit dem Staat, alles. Aber nee, der Elon Musk ist doof und der will das Internet zerstören und Hate Speech und was rede ich hier. Ne? Ja, hier geht es um Commercial Bank Money Token. Das ist ein White Paper von der deutschen Kreditwirtschaft. Und hier geht es um Zentralbankgeld, Interbankengeld. Es geht ja darum, dass es einen digitalen Euro geben soll im Rahmen eines CBDCs. Diese Sachen funktionieren auch weiterhin. Dieses soll so funktionieren, dass die Zentralbank direkt mit den Endnutzern, Einzelpersonen, halt quasi diese Settlement-Funktion bedienen kann. Es gibt ja immer noch den Interbankenmarkt, wo Banken sich untereinander Geld leihen. Das wird mit Zentralbankgeld auch gemacht. Und die Geschäftsbanken haben jetzt gesagt, okay, wenn die Zentralbank so ein System macht, wo es unter Umgehung der Geschäftsbanken direkt mit den Kunden kommuniziert, möchten wir ein Interbankensystem haben, in der wir unabhängig von der Zentralbank untereinander Zahlungstransaktionen machen können und mit unseren Geschäftskunden. Also das soll quasi eine Neuausrichtung der gesamten Infrastruktur sein, die wir bis jetzt haben. Bis jetzt haben wir es ja so, du hast die Zentralbank und die Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken gehen zur Zentralbank, machen da das ganze Resettlement und dann gehen die Geschäftsbanken an die Kunden und an die Geschäftskunden. So, und wenn die Zentralbank direkt mit den Privatkunden kommuniziert, wollen die Geschäftsbanken halt unabhängig von den Zentralbank-Resettlement mit den Geschäftskunden und untereinander ihr Settlement machen. Und das wollen sie halt auch machen mit einem Token. Und den nennen sie halt Commercial Bank Money Token. Ja, das ist dieses System, was sie machen. Das soll halt das gesamte Finanzsystem umgebaut werden. Und ich habe ja schon gesagt, das birgt halt die Gefahr, wenn die Zentralbanken direkt mit den Privatkunden den Zahlungsverkehr abwickeln, dass die Geschäftsbanken quasi komplett außen vor gelassen werden und kein Geschäftsmodell mehr haben in dem Sinne. Und das wollen die damit jetzt versuchen zu umgehen. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch genehmigt bekommen. Was dann natürlich doof wäre, weil die Zentralbank soll ja den Interbankenhandel regulieren, dass die Banken nicht zu viel Risiken in ihre Bilanzen haben. Und das weicht natürlich die gesamte Aufsichtsfunktion der Zentralbanken und der Aufsichtsbehörden auf. Also ganz interessant, wie diese Entwicklung ist. Und das war ein bisschen Finanzmarkt-Abgenörde. Ja. Wird keine großen Auswirkungen auf uns selber haben. Aber generell Thema Zentralbank, CBDC, höre ich ja immer wieder, soll ich mal was sagen, wenn was Neues gibt. Das ist was Neues. Ja, what China's rare earth metal ban means for the West. Ja, es gibt einen internationalen Handelskrieg, was den Chipmarkt angeht. Chiphersteller in Taiwan sind ja weltmarktführend und die wollen jetzt aus Taiwan sich industriell diversifizieren, indem sie in Amerika und Europa auch industrielle Kapazitäten aufbauen wollen. Gleichzeitig hat Europa und Amerika gesagt, wir wollen uns von China unabhängiger machen, was die Lieferketten angeht. Und China hat darauf reagiert, dass sie sagen, okay, wir haben in gewissen wirtschaftlichen Zweigen Monopole, beispielsweise bei den seltenen Erden. Und wir versuchen jetzt, diese Strategie des Westens auszutrocknen, indem wir beispielsweise gewisse Maschinen, die benötigt werden, um seltene Erden abzubauen, nicht liefern, indem wir gewisse Patente nicht zur Verfügung stellen und so weiter und so fort. Und das ist gerade ein internationaler Handelskrieg, der geführt wird und der im Endeffekt dazu führen wird, dass ja, diese gesamten Hightech-Chip-Manufakturen wieder in Europa und in Amerika stattfinden werden, wie es vor 20 Jahren war. Was gut ist für unsere industrielle Basis. Allerdings wird sich diese Industrie nicht unbedingt in Deutschland ansiedeln, weil die natürlich sehr energieintensiv ist. Ja, das ist nur ein kleiner internationaler Handelskrieg-Update. Ja. Ach ja, mal wieder ein Leak. US-Geheimdokumente wurden geleakt. Ja, im Discord-Gamer-Chat. Ach. Oh Gott. Es wird darüber spekuliert, wie viele Geheimnisse die verraten in Wirklichkeit oder so. Das nicht, also es wird vielfach vermutet, dass es irgendwie geleakt ist von den Russen oder so, dass es vielleicht doch nicht ganz echt ist. Andererseits sind dafür ein bisschen zu viele Leute in Aufruhr geraten. Und ja, man, wie gesagt, macht auch so komische Pressemeldungen, dass da Sachen manipuliert worden wären oder so manipuliert. Das heißt überhaupt nichts, ne? Da kann einer irgendwie was unterstrichen haben oder so, was er besonders bemerkenswert fand. Ja, das kann sein, das ist aber es kann auch sein, ne? Also das ist auf jeden Fall was, was die... Aber es kann auch einfach völlig falsch sein, ne? Völlig gefälscht oder ja, so. Ja, nicht völlig, nee, also das ist ja auch was, was die Geheimdienste ganz gerne machen, dass sie halt eben in richtige Informationen halt falsche Informationen mit reinbringen, um halt irgendwas zu erreichen, weil das, also zumindest... wieder mal die Empfehlung für das gute Buch, was eben mal empfohlen hat. Ja, es wäre auf jeden Fall trotzdem ein Hinweis für einen gezielten Leak, ne? Also von denen sozusagen. Und nicht, dass das intern irgendwie rausgekommen wäre. Ja, also vielleicht haben die das ja auch diesem Gamer-Bro-Typen da irgendwie zugespielt, damit er das veröffentlicht, weil er zu doof ist. Kann auch alles sein. Also das ist nicht auszuschließen, auf jeden Fall. Mal testen so mit dem. Ob er sich überreden lässt, nämlich Sachen zu veröffentlichen oder so. Das scheint ja funktioniert zu haben. Also, ja, was ich gehört habe, hatten die doch irgendwie so eine Gruppe, wo sie sich ganz toll gefühlt haben. Ja. Naja, irgendwelche Verdächtigen haben sie direkt gefischt oder so, ne? Ein, zwei Leute, also 20-Jährigen oder was, habe ich noch gekriegt. Mhm. Ja, ist irgendwie nicht so brisant wie mit Snowden oder so, ne? Ja, das sowieso, ja. Ja. Da wird jetzt ein Heckmeck drum gemacht, so, oh Gott, das ist so schlimm, dass es geleakt wurde, oh nein. So sieht es aus, genau. Ja. Krokodilstränen hoch 10. Bisschen, ja, es hat auch alles ein bisschen Kriegspropaganda oder so. In dieser Zeit ist das alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Solche Meldungen. Der vergessene Krieg in Äthiopien. Da Navid Kermani über Tigray und Amhara. Ja, das ist jetzt nur ein Platzhalter, weil es ja sehr viele Konflikte in der Welt gibt, über die nicht sehr viel berichtet wird, weil wir uns alle auf den Ukraine-Konflikt konzentrieren. Ich zähle jetzt einfach nur mal auf, wo es gerade aktive kriegerische Handlungen gibt, Bürgerkrieg oder militärische Fraktionen. Äthiopien, Jemen, Mali, Sudan, Syrien, Libyen, Irak, Myanmar, Peru, Venezuela und ja, Sri Lanka. Da hat sich die Situation nicht verbessert. Das nur einfach einen ganz kleinen War and Peace Report. Es passiert weiterhin extrem viel. gerade in Afrika brauen sich neue Konflikte zusammen. Und was vor allem besonders besorgniserregend ist, ist, was gerade in Peru und in Chile passiert. Weil da bürgerkriegsähnliche Zustände sich anbahnen mit Regierungskonflikten, also dass quasi es auch Regierungsputsche geben könnte. Und das ewige Pulverfass Pakistan, da ist es auch gerade wieder so, dass es unterschiedliche regionale Regierungen gibt, die sich nicht einigen können, was sie machen sollen, und dass es da auch zu einem Bürgerkrieg umkippen könnte. Aber ich meine, das ist ja fast Dauersituation in Pakistan. Ich erwähne es nur nochmal. Ja, weltweit passiert sehr viel. Das, was in der Ukraine passiert, ist schlimm. Aber wie viel Medienaufmerksamkeit und wie viel Geld und wie viel, gut, ich meine Friedensdiplomatie jetzt nicht, aber wie viel generell Diplomatie da reingeschickt wird im Vergleich zu den ganzen anderen Konflikten, ist unverhältnismäßig. Bei allem Leid, was da passiert. Ja. Und teilweise sind wir ja sogar mit Truppen in Ländern, wo was passiert, ne? Wie in Dingeskirchen. In Mali. Mali, ja. Ja. Ne? Das war ja ab und zu mal wieder in den Nachrichten, aber halt auch, was da wirklich passiert, wurde ja nicht wirklich berichtet. Okay. An AI created robots out of living tissue. Then they started to reproduce. Meet the Xenobots. Ja, kennt ihr Grey Goo, das Konzept von Grey Goo? Das ist ein Szenario, dass man dass irgendwie eine Masse oder ein Mikroroboter-Schwarm erzeugt wird, der einfach nur alles isst und sich reproduziert und quasi den gesamten Planeten in sich aufnimmt und alles zerstört. Grey Goo. Ja. Einen großen Schritt in diese Richtung haben einige Wissenschaftler geschafft. Wo sind die nochmal gewesen? Ja, Entschuldigung. Was muss ich denn nochmal kurz machen? Ja, also Wissenschaftler, an welcher Universität waren wir? An University of Vermont, da wo Ben & Jerry's auch herkommt. Ja, die haben jetzt innerhalb von 4 Jahren haben die Xenobots quasi hergestellt. Und ursprünglich, was sie machen wollten, sie wollten quasi mikroskopische, roboterähnliche Apparaturen bauen, allerdings nicht aus Metall und anderen chemischen Elementen, sondern aus biologischen, organischen Komponenten. Ja, biogeprintete Muskeln und sowas, wie man es ja vielleicht teilweise auch aus Fleisch aus dem Labor kennt. Ja, das kann halt auch gemacht werden, um gewisse biologische Mikroroboter zu erzeugen. Diese Xenobots, wie sie genannt werden. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, dass diese Xenobots, wenn sie über längere Zeit freigelassen werden, dass sie dann Eigenschaften erzeugen, die nicht vorprogrammiert waren. Dass sie sich zum Beispiel zusammenfügen und nicht nur aneinander ketten, sondern auch ihre Form verändern und ihre organischen Eigenschaften verändern. Ja, also quasi Evolution im Zeitraffer unter dem Mikroskop mit Sachen, die man selber hergestellt hat. Und tatsächlich zeigen sie diese Eigenschaften, die Grey Goo hat, mit dem einen kleinen Caveat, mit dem einen kleinen Haken, dass die Wissenschaftler die Dinger halt so bauen, dass sie nur gewisse Nährstoffe benutzen können, um weiter wachsen zu können und diese Nährstoffe nicht in der normalen Umgebung vorhanden sind, sondern nur zugefügt werden können. Und dass die Rate, wie die sich reproduzieren, halt extrem gering ist. Ja, wir reden hier über 40 Nanogramm innerhalb von 24 Stunden. Gut, natürlich exponentiell, wenn die ein paar Gramm Masse erzeugt haben, würde das rein theoretisch auch schneller gehen. Aber einfach nur interessanter Aspekt erstmal, dass man nicht mechanische Mikroroboter bauen kann, sondern biologische, die natürlich nur sehr rudimentäre Eigenschaften derzeit zeigen, aber dass aufgrund von dieser biologischen Variante die Bauteile können sich ja nicht verändern, wenn sie aus Metall sind, aber die organischen Bauteile können sich verändern durch evolutionäre Prozesse und durch Veränderungen, Mutationen natürlich auch und einfach ganz interessant, ein interessantes Forschungsgebiet, die kleine wissenschaftliche Meldung jetzt von meiner Seite. Jetzt brauchen wir noch was vom Wald, glaube ich, oder? Lindner her mit der Knete, ja, das ist gut. Oh. Hier noch ein Bild. Ich wollte wissen, was das Bild mit euch tut. So Soll ich dir sagen, wo es mich angefasst hat? Nein, zeig's mir an der Puppe. Am Damm. Ich habe, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, das erinnert mich an die alten Plattencover von U2, wo sie so in der Gegend stehen und so voll ernst und denkerisch. Ja, genau. Lustig lächeln auf dem Cover. Ja. Ne? Also so diese Pseudo, guck mal, ich bin hier, um die Welt zu retten, Geschichte. Ja, hier geht es noch um ein wichtiges Thema, nämlich die Kindergrundsicherung. Von der keiner genau sagen kann, warum es die jetzt nicht sowieso schon gibt. Aber ja. Das verstehe ich auch nicht. Kriegen doch ein Hartz naja, sowas. Es ist hier ein Arsch voll Geld auf jeden Fall. Geld, was den Leuten erstmal weggenommen wird und hinterher wiedergegeben wird. Findom, Emilia, sagt der Psycho, der stimmt. So, hier, gib mir dein Geld, ich bin deine Herrin. Krieche, du Schnecke. Ja, so ist das bestimmt auch gemeint. Traurig, hat die Theolingen gesagt. Ich dachte, wir beantworten noch ein paar lustige Fragen von diesem lustigen Fragebogen von Meg und Arte. Okay. Wie die EU uns haben, wie die EU sich das so vorstellt in Zukunft. Also, wie wir so sind in Zukunft. Ob wir dafür sind oder dagegen. Okay, also, weiß ich nichts von. Hat keiner eingereicht. Das habe ich eingereicht. Hast du? Verdammt nochmal. Ja. Kannst du den Link ja nochmal in Twitter-Ding posten? Ich habe noch eine Ankündigung zu machen, die mich eben gerade erreicht hat. Nämlich, mir ist erneut die Ehre zuteil geworden, in einem Star Wars-Hörspiel, Fan-Hörspiel, eine Rolle zu verkörpern. Und die ist gerade erschienen. Ich poste das mal in den Chat. Ich durfte wieder den guten Yoda sprechen. Das ist wieder nur eine sehr kleine Rolle, in einem sonst längeren Stück, aber. Ja, hast du geschickt, aber das habe ich nicht verstanden, weil das ja auch so ein Archive war. Da kann man ja nichts anklicken. Aber ich kann das natürlich auch so nochmal. Wer Lust hat, schaut mal bei den Raccoon Specialists vorbei. Das frühe Ende von General Grievous heißt die Folge. Ja, genau, es war von Arte und Make. Und ja, wegen Élysée-Vertrag oder so sollen wir jetzt irgendwie abstimmen über irgendwelche Statements, die von anderen Bürgern scheinbar kommen. Man sollte Korruption, Dekadenz und Vorteilnahme von Abgeordneten bekämpfen durch Einführen von Kompetenzanforderungen und Haftung. Ja, und was soll Kompetenzanforderungen und Haftung bedeuten? Das Dekadenz. Ist die Frage. Da soll man Dekadenz bedeuten. Ne? Dekadenz und Korruption bekämpfen. Ja, wie selbstverständlich, ne? Eigentlich, dass man dann zustimmen würde. Weiß aber nicht, was ist die Kompetenzanforderung? Klick ruhig mal rein. Ich habe auf jeden Fall nochmal so andere komische Fragen. Das habe ich gar nicht ganz verstanden. Sonst ist nochmal in, ja genau, nochmal in Wichtigkeit. Man sollte auf den Meeren die industrielle Fischerei, unter anderem in der Tiefsee, aus europäischen Ländern verbieten. Ja, wir brauchen überhaupt nichts mehr essen. Ne? Ja, Fische aus dem Labor, möglich. Bitte. Vegane Fische aus dem Labor, sonst nicht. Fische aus Insekten, bitte. Ja, genau. Insekten sind das es gibt auch Meeresinsekten. Ja, wie alt bist du? Oh, das ist aber klein. 8 bis 15. Ist doch klar. Ja, das kann man zwischendurch, ja. Machst du einfach irgendwas und dann kriegst du die nächsten Fragen. Genau. Erwachsen. Genau. Man sollte gegen die Lobbys kämpfen. Ja, was soll das gegen bedeuten? Die Trans-Lobbys. Was ist das für eine dämliche Aussage? Ist gut, ne? Schön blöd ist das. Im Hotel gegen die Lobbys kämpfen, oder was? Ja, genau. Sollte eine positive Einheitlichung des Arbeitsrechts in allen EU-Ländern anstreben, wie es der Fall im Finanzwesen ist. Nein, ich will eine negative Vereinheitlichung haben. Oder ja, eine neutrale Vereinheitlichung. Oder doch eine positive Vereinheitlichung? Also dagegen so sein? Psycho Dad fragt, ob da am Schluss rauskommt, ob man Hitler ist. Das ich glaube ja. Langsam auch. Ja, so viele Fragen sind es ja gar nicht. Mehr Kernenergie. Juhu, mehr Energie aus Kernen. Man sollte gemeinsam Medikamente herstellen, um eine Unterversorgung auszuschließen. Also ja, Impfstoffe vor allem. Das ist genau, das entstanden für alle. Unterversorgung. Brauchen mehr Lithium. Man sollte den Klimawandel konsequent bekämpfen. Schutzmechanismen für mögliche zukünftige Klimakatastrophen. Nein, bitte beschleunigen. Mir ist es zu kalt heute. Ich hätte es gerne wärmer. Man sollte die Strom- und Gaspreise entkoppeln. Die Ursache für die Hyperinflation der Stromkosten in Frankreich. Hyperinflation, ja? Hat die mehr als 80% Inflation der Stromkosten? Man sollte aufhören, die Sozialpolitik nach dem ungünstigsten Modell innerhalb der EU zu nivellieren. Arbeitszeit, Renten, ja. Das ist so eine Aussage, ne? Von René 33. Ja, ich meine sowas wie Arbeitsarbitrage, dass man sich die Arbeitskräfte mit dem geringsten Arbeitsschutz und sowas europaweit aussucht, ist ja keine Realität. Also man sollte wieder mehr Schüleraustausche zwischen europäischen Schulen einführen. Die wurden die abgeschafft? Man sollte wieder mehr auf Eigenversorgung achten und zum Beispiel regionale Landwirtschaft stärken, statt immer mehr abzuschaffen. Landwirtschaft stärken? Ja. Nicht? Ja, damit. Mehr Landwirtschaft. Das ist richtig ernst. Mehr Fairness bei den Mindestlöhnen, was Gender Equality ist. So, ne? Wahrscheinlich, ne? Fairness bei den Mindestlöhnen. So. Fairness bei den Mindestlöhnen. Ja, und dann kannst du jetzt... Einigkeit und Recht und Mindestlohn. Aber weiter abstimmen, nochmal. Genau, kannst du weiter abstimmen. Kannst stundenlang ganz da blöde Fragen beantworten. Weil wir waren doch fertig. Ja, kannst du doch nochmal von vorne machen. Also, sind wir jetzt Hitler oder nicht? Das ist eine andere Frage. Man sollte eine europäische Gesundheitskarte einführen, damit man sich in jedem EU-Land behandeln lassen kann, weil man bisher sonst auf der Straße verreckt. Man wird nirgendwo behandelt, ja, hallo? Also das kommt schon so durch nach einer Zeit, dass es viel um EU-Harmonisierung geht und so weiter. Also ich bin nicht so scharf auf so einen europäischen Superstaat oder so eigentlich. Ich muss das nicht alles vereinen. Ja, aber unsere Eliten sind scharf drauf, die Konzerne. Ja, genau. Und dementsprechend stellen sie dann die Fragen dann nämlich auch, ne? Das war so ein bisschen der Effekt, den ich auch zeigen wollte. Aber jetzt, das war jetzt aber nicht für die Bürgerräte, oder? Das Thema kommt auch noch auf uns zu. Nee, das war jetzt nur wegen Élysée-Palast und auch nur die Bürgerräte. So, ne? Ideen. Für welche Ideen würden sie stimmen? Kannst du auch welche einreichen? Alles einheitlich machen und digitalisieren. Kannst du einreichen? Mit Kulturmarxismus zerschmettert werden. Ja, genau, gute Idee. Und dann in den Wald gehen. Nicht vergessen. Die EU sollte den Menschen vorschreiben, Miete pro Kopf zu lesen und auf safespace.de zu gehen. .net zu gehen. Ja. That's safespace.net. Die Dafür EU abonniere sollte... ich gleich Mammon-Magazin als Ausgabe. Der OPEX, der lebt sogar nicht mehr. Aufruf zur Förderung, was der Freiheit dient und zur Zerschmetterung, was ihr schadet. Aufruf zu Gewalt. Mhm. Was? Gewalt. Ja, du bist nicht so, ich sehe, was du dort gemacht hast. Wald. Dein Bürgerbereich auf Make.org. Wahnsinn. Überall ist der Wald. Der Wald ist in euch und um euch und überall. Er ist ein Kraftfeld, das alles Lebende umgibt. Ja. Ein zivilisierterer Ort aus besseren Tagen. Und kein Hive of Scum and Villainy. Aber das kann man nutzen, solange es ihn noch gibt. Bis nächste Woche. Jo, macht's gut. Ja, genau. Lass es gut gehen. Wild Pride worldwide. Ist nächste Woche eigentlich schon Frühling? Hoffentlich. Aber Frühlingsgefühle. Nichts mehr, dieses Putz, ganz Frühlingsputzplatten. Ja. Gräser blühen, der Kulturmarxismus wächst. Jetzt muss wieder Frühling sein. Gibt es ja nicht ein Pestizid? Gegen Frühling oder was? Kulturmarxismus. So. Kulturmarxist-Zied oder so. Marxist-Zied. Ein neuer Showtitel. Marxist-Zied, genau. Ja. Freiheit nennt sich das. Utica empfindet morgen den Warpkern und dann geht es ab zu Saffron Cockroach und auf den Mond. Morgen? Das gab es hier in der Umfrage gar nicht, ne? Freiheit hatten sie nicht. Ja, morgen will auch der Dings hier, Musk, will morgen sein Raumschiff ja zum ersten Mal testen. Hui. Was für ein Zufall. Ja, stimmt. Und Chris hat heute den Hall-Effekt nicht benutzt. Dann kommen übermorgen die Vulkanier, oder was? Kulturvulkanismus. Aber bitte Roddenberry-Track, nicht das, was aktuell ist. Nee, ja. Ich glaube, Next Generation ist der beste Kompromiss. Ab Staffel 3. Bei Star Trek gab es ja auch auf dem Mond die Stadt Neu-Berlin, wenn ihr euch erinnert. Ui. Das ist mit dem alten Berlin passiert. Ja, also, ich will gar nicht wissen. Alt-Berlin ist der Eingangsbereich von Phantasialand.